Ende des Auszugs aus Florentinische Nächte von Heinrich Heine. Gelesen von Hokus Pokus. Brief eines Dichters an einen anderen von Heinrich von Kleist. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Juni 2009. Heinrich von Kleist. Brief eines Dichters an einen anderen. Mein teurer Freund, jüngsthin, als ich dich bei der Lektüre meiner Gedichte fand, verbreitetest du dich mit außerordentlicher Beredsamkeit über die Form und unter beifälligen Rückblicken über die Schule, nach der ich mich, wie du vorauszusetzen beliebst, gebildet habe, rühmtest du mir, auf eine Art, die mich zu beschämen geschickt war, bald die Zweckmäßigkeit des dabei zugrunde liegenden Metrums, bald den Rhythmus, bald den Reiz des Wohlklangs und bald die Reinheit und Richtigkeit des Ausdrucks und der Sprache überhaupt. Erlaube mir, dir zu sagen, dass dein Gemüt hier auf Vorzügen verweilt, die ihren größesten Wert dadurch bewiesen haben würden, dass du sie gar nicht bemerkt hättest. Wenn ich beim Dichten in meinen Busen fassen, meinen Gedanken ergreifen und mit Händen ohne weitere Zutat in den deinigen legen könnte, so wäre, die Wahrheit zu gestehen, die ganze innere Forderung meiner Seele erfüllt. Und auch dir, Freund, dünkt mich, bliebe nichts zu wünschen übrig. Dem Durstigen kommt es, als solchem, auf die Schale nicht an, sondern auf die Früchte, die man ihm darin bringt. Nur weil der Gedanke, um zu erscheinen, wie jene flüchtigen, undarstellbaren chemischen Stoffe mit etwas Gröberem, Körperlichen verbunden sein muß, nur darum bediene ich mich, wenn ich mich dir mitteilen will, und nur darum bedarfst du, um mich zu verstehen, der Rede, Sprache, des Rhythmus, Wohlklangs und so weiter. Und so reizend diese Dinge auch, insofern sie den Geist einhüllen sein mögen, so sind sie doch an und für sich, aus diesem höheren Gesichtspunkt betrachtet, nichts als ein wahrer, obschon natürlicher und notwendiger Übelstand. Und die Kunst kann in Bezug auf sie auf nichts gehen, als sie möglichst verschwinden zu machen. Ich bemühe mich aus meinen besten Kräften, dem Ausdruck Klarheit, dem Versbau Bedeutung, dem Klang der Worte Anmut und Leben zu geben, aber bloß damit diese Dinge gar nicht, vielmehr einzig und allein der Gedanke, den sie einschließen, erscheine. Denn das ist die Eigenschaft aller echten Form, dass der Geist augenblicklich und unmittelbar daraus hervortritt, während die Mangelhafte ihn wie ein schlechter Spiegel gebunden hält und uns an nichts erinnert als an sich selbst. Wenn du mir daher in dem Moment der ersten Empfängnis die Form meiner kleinen, anspruchslosen Dichterwerke lobst, so erwächst du in mir auf natürlichem Wege die Besorgnis, dass darin ganz falsche rhythmische und prosodische Reize enthalten sind und dass dein Gemüt durch den Wortklang oder den Versbau ganz und gar von dem, worauf es mir eigentlich ankam, abgezogen worden ist. Denn warum solltest du sonst dem Geist, den ich in die Schranken zu rufen bemüht war, nicht Rede stehen und, gerade wie im Gespräch, ohne auf das Kleid meines Gedankens zu achten, ihm selbst mit deinem Geiste entgegentreten?

Ich liebe sie mit allen Sinnen, mit meinen Augen, die sie durchdringen, mit meinem Geruchssinn, der sich an ihrem Duft entzückt, mit meinem Gehör, das ihr Schweigen in sich aufnimmt, mit meinem Tastsinn, wenn die Dunkelheit meine Haut zärtlich streift. Die Lerchen singen bei Sonnenaufgang in der warmen, leichten, blauen Luft des hellen Morgens. Die Eule fliegt in der Nacht. Als dunkler Schatten eilt sie durch den düsteren Raum, und das unendliche Dunkel berauscht sie, dass sie wollüstig ihren unheilbedeutenden, gellen Schrei ausstößt. Der Tag macht mich müde und matt. Er ist so gemein, so laut. Mühselig stehe ich auf, kleide mich lässig an, mit Unlust gehe ich aus, und jeder Schritt, jede Bewegung, jedes Wort, jeder Gedanke macht mich müde, als müsste ich ein erdrückendes Gewicht heben. Aber wenn die Sonne untergeht, durchströmt mich unbestimmte Freude. Ich werde munter, werde lebhaft, und je dunkler es wird, desto angeregter fühle ich mich, desto kräftiger, beweglicher, glücklicher. Ich sehe, wie der große, süße Schatten vom Himmel niedersinkt, gleich undurchdringlicher Flut von allen Seiten, wie er die Farbe, die Formen erwürgt und verschluckt, wie er die Häuser, die Wesen, die Gebäude einhüllt mit seinem tiefen Dunkel. Dann überkommt mich die Lust, zu schreien wie eine Nachteule, auf den Dächern hinzuschleichen gleich einer Katze, und eine gebieterische, unüberwindliche Begierde nach Liebe entzündet mein Blut. Dann irre ich manchmal durch die dunklen Vorstädte dahin, manchmal durch die Wälder in der Nähe von Paris, wo um mich herum meine Geschwister, die Tiere und die Wilddiebe schleichen. Was man heiß liebt, vernichtet einen immer. Aber wie soll ich das auseinandersetzen, was mir geschieht? Wie nur überhaupt verständlich machen, dass ich das erzählen kann? Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht was, ich weiß nur, es ist so. Also gestern. War's gestern? Ja, gestern, wenn es nicht früher gewesen ist, schon an einem anderen Tag, in einem anderen Monat, in einem früheren Jahr, ich weiß es nicht. Und doch muß es gestern gewesen sein, denn seitdem ist es nicht mehr Tag geworden, seitdem scheint die Sonne nicht wieder. Aber seit wann ist es Nacht? Seit wann? Wer soll es sagen? Wer mag es wissen? Gestern also ging ich aus wie jeden Abend nach Tisch. Es war wunderschön, mildes, warmes Wetter. Als ich nach den Boulevards hinunterbummelte, sah ich über meinen Häupten den schwarzen Strom dahinfließen, sternenbesät, den die Dächer der Straße aus dem Himmel ausschneiden, der sich windet und dreht in Schlangenlinie wie ein wirklicher Fluss. Ich sah ihn, diesen ewigen Strom der Gestirne. Die ganze leichte Luft war klar, von den Planeten oben bis hinunter zu den Gasflammen. Da oben und hier unten in der Stadt leuchteten so viele Feuer, dass die Dunkelheit hell geworden schien. Helle Nächte sind schöner als die sonnenhellsten Sommertage. Auf den Boulevards leuchteten die Cafés, man dachte, lief hin und her und trank. Ich ging ein paar Augenblicke ins Theater. In welches Theater? Ich weiß es nicht mehr. Es war sehr hell dort. Das stimmte mich traurig, und ich ging wieder fort. Diese Strahlenflut, dieses brutale Glitzern auf dem Gold der Balustraden, das Flimmern des Kristallkronleuchters, die Lichterreihen der Rampe, das Traurige, das in dieser gemachten, falschen, aufdringlichen Helligkeit liegt, verdüsterte meine Seele. Ich kam in die Champs-Élysées, wo die Kaffeekonzerts wie Feuerherde aus dem Blättermeer leuchteten. Die vom gelben Licht bestrahlten Kastanienbäume sahen wie Theaterkulissen aus, und elektrische Kugeln, gleich leuchtenden bleichen Monden, wie vom Himmel gefallene Mondeier, wie riesenhafte, lebendige Perlen, ließen unter ihrem glänzenden, rätselhaften, stolzen Licht die kleinen, schmutzigen Gasflammen erblassen. Unter dem Arc de Triomphe blieb ich stehen, um die Avenue, die lange, wundervolle, lichtglitzernde Avenue hinunterzublicken, die sich zwischen zwei Laternenreihen nach Paris zieht und zu den Gestirnen aufschaut. Dort oben flimmerten die Sterne, unbekannte Welten, wie durch Zufall in den unendlichen Raum gestreut, wo sie seltsame Figuren bilden, die man anstarrt und träumt und träumt. Dann ging ich in das Bois de Boulogne. Dort blieb ich lange, lange Zeit. Ein eigentümlicher Schauder war mir über die Haut gelaufen. Eine seltsame, mächtige Erregung hatte mich gepackt. Eine Erregung, die an Wahnsinn grenzte. Ich ging lange, lange Zeit. Dann kehrte ich um. Wie viel Uhr war es wohl, als ich an den Arc de Triomphe zurückkam? Ich weiß es nicht. Die Stadt schlief, und Wolken, dicke, schwarze Wolken, zogen langsam über den Himmel hin. Zum ersten Mal fühlte ich, dass irgendetwas Außergewöhnliches geschehen müsse, irgendetwas ganz Neues. Mir war es, als wäre es kalt, als verdickte sich die Luft, als lastete mir die Nacht, meine geliebte Nacht, schwer auf dem Herzen. Die Avenue war jetzt menschenleer. Nur zwei Schutzleute schritten am Droschkenhalteplatz auf und ab, und auf dem durch die sterbenden Gasflammen kaum erleuchteten Fahrdamm zog eine Reihe Gemüsewagen zu den Markthallen. Sie fuhren langsam, mit Karotten, Rüben und Kohl beladen. Die Kutscher schliefen, man sah sie gar nicht. Die Pferde trotteten gleichmäßig dahin, Wagen hinter Wagen, ohne dass man den Hufschlag auf dem Holzpflaster gehört hätte. Im Lichtkreis jeder Laterne leuchteten die Karotten rot, die Rüben weiß, der Kohl grün auf. Und diese feuerroten, silbrig-weißen, smaragdgrünen Wagen folgten langsam einer dem andern. Ich ging ihnen nach. Dann bog ich in die Rue Royale ein und kehrte auf die Boulevards zurück. Kein Mensch war mehr zu sehen, kein Café mehr erhellt, nur ein paar Verspätete eilten nach Hause. Und ich hatte noch nie Paris so tot, so verlassen gesehen. Ich zog die Uhr, es war zwei. Mich trieb eine unbestimmte Gewalt vorwärts, das Bedürfnis zu gehen. Ich ging also bis zur Bastille, da bemerkte ich, dass ich eigentlich noch nie eine so dunkle Nacht erlebt, denn ich konnte nicht einmal mehr die Julisäule erkennen, deren goldener Genius ganz von der dichten Dunkelheit verschluckt worden. Eine unendlich dicke Wolkendecke hatte die Sterne verhüllt und schien auf die Erde niedersinken zu wollen, sie zu erdrücken. Ich kam zurück, kein Mensch war mehr zu sehen. Doch am Platze Château d'Eau hätte mich beinahe ein Betrunkener angerempelt, dann verschwand er. Ich hörte noch einige Zeit seinen ungleichmäßigen Schritt hallen. Ich ging weiter. In der Gegend des Faubourg Montmartre fuhr eine Droschke vorbei, nach der Seine zu. Ich rief sie an. Der Kutscher antwortete nicht. Ein Frauenzimmer irrte bei der Rue Drouot umher. »Hören Sie mal! Hören Sie mal!« Ich beeilte mich, ihr entgegenzugehen. Dann nichts mehr. Vor dem Vaudeville durchstöberte ein Lumpensammler die Gosse. Seine kleine Laterne glitt am Boden hin. Ich fragte ihn, »Wie viel Uhr ist's denn, alter Freund?« »Weiß nicht, hab keine Uhr.« Da bemerkte ich plötzlich, dass die Gasflammen ausgelöscht wurden, der Sparsamkeit halber, aber es war noch lange, lange bis zum Tage. »Ich will zur Markthalle gehen, da wird wenigstens Leben sein«, dachte ich. Ich setzte mich in Bewegung, aber ich sah nicht einmal genügend, um mich dorthin zu finden. Langsam schritt ich meines Weges, wie in einem dichten Wald, und ich unterschied die Straßen nur, indem ich sie der Reihe nach zählte. Vor dem Crédit Lyonnais knurrte ein Hund. Ich bog in die Rue Grammont ein. Dann verirrte ich mich. Ich eilte eine Weile umher, bis ich die Börse an dem eisernen Gitter erkannte, das sie umgibt. Ganz Paris schlief tief und unheimlich, und doch rollte in der Ferne eine Droschke, eine einzige Droschke, vielleicht die, die vorhin an mir vorbeigekommen. Ich wollte sie einholen und folgte dem Klang der Räder durch einsame, dunkle, dunkle Straßen, dunkel wie der Tod. Ich verirrte mich wieder. Wo war ich? So eine verrückte Idee, das Gas so zeitig auszulöschen. Kein Mensch ging vorüber, kein Verspäteter, kein Bummler, nicht einmal irgendeine verliebte Katze miaute. Nichts. Wo waren denn die Schutzmänner? Und ich sagte zu mir, ich werde schreien, dann kommen sie. Ich schrie, kein Mensch antwortete. Ich rief noch lauter, meine Stimme klang ohne Widerhall, schwach, erstickt, verloren in der Nacht, in dieser undurchdringlichen Nacht. Ich heulte, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Mein verzweifelter Ruf fand keine Antwort. Wie viel Uhr war es nur? Ich zog die Uhr, aber ich hatte keine Streichhölzer bei mir. Ich hörte das Ticken, das leise Ticken des kleinen Räderwerks mit seltsamer Freude an. Sie schien zu leben. Ich fühlte mich weniger allein. Welch Wunder! Und ich setzte mich wieder in Marsch wie ein Blinder, indem ich mich mit dem Stock an den Mauern hinfühlte. Immerfort blickte ich zum Himmel auf, in der Hoffnung, dass es endlich Tag werden möchte. Aber es war schwarz in der Weite, ganz schwarz, schwärzer noch als in der Stadt. Wie viel Uhr mochte es sein? Mir war's, als schritte ich schon seit unendlicher Zeit dahin, denn die Füße versagten mir beinahe den Dienst. Meine Brust keuchte und mich quälte der Hunger. Da entschloss ich mich, an der ersten besten Türe zu klingeln. Ich zog den Metallknopf an und dumpf klang innen im Haus die Glocke. Sie klang ganz seltsam, als ob dieser zitternde Ton das einzige in diesem Haus gewesen wäre. Ich wartete. Kein Mensch antwortete. Man öffnete nicht. Ich klingelte wieder. Ich wartete wieder. Nichts. Da packte mich die Angst. Ich lief zum nächsten Hause, und an 20 hintereinander ließ ich die Glocke in dem dunklen Gang ertönen, wo der Hausmann schlafen musste. Aber er wachte nicht auf, und ich ging weiter und zog mit aller Kraft an allen den Ringen oder Knöpfen und donnerte mit Fuß und Stock und Hand an all den ewig verschlossenen Toren. Und plötzlich merkte ich, dass ich zur Markthalle kam. Die Markthalle lag verlassen da, ohne Lärm, ohne Bewegung, ohne irgendeinen Wagen, ohne einen Menschen darin, ohne irgendein Bündel Gemüse oder Blumen. Sie war leer, verlassen, tot. Da ergriff mich ein furchtbares Entsetzen. Was geschah? Mein Gott, was ging vor? Ich lief weiter, aber die Zeit, wenn mir nur jemand hätte sagen können, wie viel Uhr es war. Keine Uhr schlug an den Türmen oder an den Häusern, und ich dachte, ich werde das Uhrglas abmachen und mit den Fingern nach dem Zeiger fühlen. Ich zog die Uhr, sie ging nicht mehr. Sie stand. Nichts. Nichts, nur ein zitternder Hauch zog durch die Stadt. Kein Lichtschein, kein Klang in der Luft, nichts, nichts mehr, nicht einmal ganz von weitem das Räderrasseln der Droschke. Nichts mehr. Ich stand am Quai und eine eisige Kälte stieg vom Flusse herauf. Floss die Seine noch? Ich wollte es wissen. Ich fand die Treppe. Ich kletterte hinab. Ich hörte die Strömung nicht mehr unter den Brückenbogen rauschen. Nur noch ein paar Stufen, dann Sand, dann Schlamm, dann Wasser. Ich tauchte den Arm hinein. Es lief, kalt, kalt, kalt, fast gefroren, fast vertrocknet, fast tot. Und dann fühlte ich wohl, daß ich nie wieder die Kraft haben würde, hinaufzusteigen, und daß ich da unten sterben müßte. Auch ich. Vor Hunger, vor Müdigkeit, vor Kälte. Ende von Nacht von Guy de Maupassant. Gelesen von Hokus Pokus. Verschiedenartige Geschichtsauffassung von Heinrich Heine. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Juni 2009. Verschiedenartige Geschichtsauffassung von Heinrich Heine. Das Buch der Geschichte findet mannigfaltige Auslegungen. Zwei ganz entgegengesetzte Ansichten treten hier besonders hervor. Die einen sehen in allen irdischen Dingen nur einen trostlosen Kreislauf, im Leben der Völker wie im Leben der Individuen. In diesem, wie in der organischen Natur überhaupt, sehen sie ein Wachsen, Blühen, Welken und Sterben, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Es ist nichts Neues unter der Sonne, ist ihr Wahlspruch, und selbst dieser ist nichts Neues, da schon vor 2 Jahrtausenden der König des Morgenlandes ihn hervorgeseufzt. Sie zucken die Achsel über unsere Zivilisation, die doch endlich wieder der Barbarei weichen werde, sie schütteln den Kopf über unsere Freiheitskämpfe, die nur dem Aufkommen neuer Tyrannen förderlich seien, sie lächeln über alle Bestrebungen eines politischen Enthusiasmus, der die Welt besser und glücklicher machen will und der doch am Ende erkühle und nichts gefruchtet. In der kleinen Chronik von Hoffnungen, Nöten, Missgeschicken, Schmerzen und Freuden, Irrtümern und Enttäuschungen, womit der einzelne Mensch sein Leben verbringt, in dieser Menschengeschichte sehen Sie auch die Geschichte der Menschheit. In Deutschland sind die Weltweisen der historischen Schule und die Poeten aus der Wolfgang-Goetheschen Kunstperiode ganz eigentlich dieser Ansicht zugetan, und letztere pflegen damit einen sentimentalen Indifferentismus gegen alle politischen Angelegenheiten des Vaterlandes allersüßlichst zu beschönigen. Eine zur Genüge wohlbekannte Regierung in Norddeutschland weiß ganz besonders diese Ansicht zu schätzen. Sie lässt ordentlich Menschen darauf reisen, die unter den elegischen Ruinen Italiens die gemütlich beschwichtigenden Fatalitätsgedanken in sich ausbilden sollen, um nachher in Gemeinschaft mit vermittelnden Predigern christlicher Unterwürfigkeit durch kühle Journalaufschläge das dreitägige Freiheitsfieber des Volkes zu dämpfen. Immerhin, wer nicht durch freie Geisteskraft emporsprießen kann, der mag am Boden ranken. Jener Regierung aber wird die Zukunft lehren, wie weit man kommt mit Ranken und Ränken. Der oben besprochenen, gar fatalen, fatalistischen Ansicht steht eine lichtere entgegen, die mehr mit der Idee einer Vorsehung verwandt ist und wonach alle irdischen Dinge einer schönen Vervollkommenheit entgegenreifen und die großen Helden und Heldenzeiten nur Staffeln sind zu einem höheren, gottähnlichen Zustande des Menschengeschlechtes, dessen sittliche und politische Kämpfe endlich den heiligsten Frieden, die reinste Verbrüderung und die ewigste Glückseligkeit zur Folge haben. Das goldene Zeitalter, heißt es, liege nicht hinter uns, sondern vor uns. Wir seien nicht aus dem Paradiese vertrieben mit einem flammenden Schwerte, sondern wir müssten es erobern durch ein flammendes Herz, durch die Liebe. Die Frucht der Erkenntnis gebe uns nicht den Tod, sondern das ewige Leben. Zivilisation war lange Zeit der Wahlspruch bei den Jüngern solcher Ansicht. In Deutschland huldigte ihr vornehmlich die Humanitätsschule. Wie bestimmt die sogenannte philosophische Schule dahin zielt, ist männiglich bekannt. Sie war den Untersuchungen politischer Fragen ganz besonders förderlich, und als höchste Blüte dieser Ansicht predigt man eine idealische Staatsform, die, ganz basiert auf Vernunftgründen, die Menschheit in letzter Instanz veredeln und beglücken soll. Ich brauche wohl die begeisterten Kämpen dieser Ansicht nicht zu nennen. Ihr Hochstreben ist jedenfalls erfreulicher als die kleinen Windungen niedriger Ranken. Wenn wir sie einst bekämpfen, so geschehe es mit dem kostbarsten Ehrenschwerte. Während wir einen rankenden Knecht nur mit der wahlverwandten Knute abfertigen werden. Beide Ansichten, wie ich sie angedeutet, wollen nicht recht mit unseren lebendigsten Lebensgefühlen übereinklingen. Wir wollen auf der einen Seite nicht umsonst begeistert sein und das Höchste setzen an das unnütz Vergängliche. Auf der anderen Seite wollen wir auch, dass die Gegenwart ihren Wert behalte und dass sie nicht bloß als Mittel gelte und die Zukunft ihr Zweck sei. Und in der Tat, wir fühlen uns wichtiger gestimmt, als dass wir uns nur als Mittel zu einem Zwecke betrachten möchten. Es will uns überhaupt bedünken, als seien Zweck und Mittel nur konventionelle Begriffe, die der Mensch in die Natur und in die Geschichte hineingegrübelt, von denen aber der Schöpfer nichts wußte, indem jedes Erschaffnis sich selbst bezweckt und jedes Ereignis sich selbst bedingt und alles, wie die Welt selbst, seiner selbst willen da ist und geschieht. Das Leben ist weder Zweck noch Mittel, das Leben ist ein Recht. Das Leben will dieses Recht geltend machen gegen den erstarrenden Tod, gegen die Vergangenheit, und dieses Geltendmachen ist die Revolution. Der elegische Indifferentismus der Historiker und Poeten soll unsere Energie nicht lähmen bei diesem Geschäfte, und die Schwärmerei der Zukunftsbeglücker soll uns nicht verleiten, die Interessen der Gegenwart und das zunächst zu verfechtende Menschenrecht, das Recht zu leben, aufs Spiel zu setzen. »Le pain est le droit du peuple«, sagte Saint-Just, und das ist das größte Wort, das in der ganzen Revolution gesprochen worden. Ende von »Verschiedenartige Geschichtsauffassung« von Heinrich Heine. Ein Wort für junge Dichter von Johann Wolfgang von Goethe. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Juni 2009. Ein Wort für junge Dichter von Johann Wolfgang von Goethe. Unser Meister ist derjenige, unter dessen Anleitung wir uns in einer Kunst fortwährend üben und welcher uns, wie wir nach und nach zur Fertigkeit gelangen, stufenweise die Grundsätze mitteilt, nach welchen handelnd wir das ersehnte Ziel am sichersten erreichen. In solchem Sinne war ich Meister von niemand. Wenn ich aber aussprechen soll, was ich den Deutschen überhaupt, besonders den jungen Dichtern, geworden bin, so darf ich mich wohl ihren Befreier nennen, denn sie sind an mir gewahr geworden, dass, wie der Mensch von innen heraus leben, der Künstler von innen heraus wirken müsse, indem er, gebärde er sich, wie er will, immer nur sein Individuum zutage fördern wird. Geht er dabei frisch und froh zu Werke, so manifestiert er gewiß den Wert seines Lebens, die Hoheit oder Anmut, vielleicht auch die anmutige Hoheit, die ihm von der Natur verliehen war. Ich kann übrigens recht gut bemerken, auf wen ich in dieser Art gewirkt. Es entspringt daraus gewissermaßen eine Naturdichtung, und nur auf diese Art ist es möglich, original zu sein. Glücklicherweise steht unsere Poesie im Technischen so hoch, das Verdienst eines würdigen Gehalts liegt so klar am Tag, dass wir wundersam erfreuliche Erscheinungen auftreten sehen. Dieses kann immer noch besser werden, und niemand weiß, wohin es führen mag, nur freilich muß jeder sich selbst kennenlernen, sich selbst zu beurteilen wissen, weil hier kein fremder äußerer Maßstab zu Hülfe zu nehmen ist. Worauf aber alles ankommt, sei in kurzem gesagt. Der junge Dichter spreche nur aus, was lebt und fortwirkt, unter welcherlei Gestalt es auch sein möge. Er beseitige streng allen Widergeist, alles Misswollen, Missreden und was nur verneinen kann, denn dabei kommt nichts heraus. Ich kann es meinen jungen Freunden nicht ernst genug empfehlen, dass sie sich selbst beobachten müssen, auf das bei einer gewissen Fazilität des rhythmischen Ausdrucks sie doch auch immer an Gehalt mehr und mehr gewinnen. Poetischer Gehalt aber ist Gehalt des eigenen Lebens. Den kann uns niemand geben, vielleicht verdüstern, aber nicht verkümmern. Alles, was Eitelkeit, das heißt Selbstgefälliges ohne Fundament ist, wird schlimmer als jemals behandelt werden. Sich frei zu erklären, ist eine große Anmaßung, denn man erklärt zugleich, dass man sich selbst beherrschen wolle, und wer vermag das? Zu meinen Freunden, den jungen Dichtern, spreche ich hierüber folgendermaßen. Ihr habt jetzt eigentlich keine Norm, und die müsst ihr euch selbst geben. Fragt euch nur bei jedem Gedicht, ob es ein Erlebtes enthalte und ob dies Erlebte euch gefördert habe. Ihr seid nicht gefördert, wenn ihr eine Geliebte, die ihr durch Entfernung, Untreue, Tod verloren habt, immerfort betrauert. Das ist gar nichts wert, und wenn ihr noch so viel Geschick und Talent dabei aufopfert. Man halte sich ans fortschreitende Leben und prüfe sich bei Gelegenheiten, denn da beweist sich's im Augenblick, ob wir lebendig sind, und bei späterer Betrachtung, ob wir lebendig waren. Ende von Ein Wort für junge Dichter von Johann Wolfgang von Goethe. Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil von Johann Wolfgang von Goethe. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Juni 2009. Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil von Johann Wolfgang von Goethe. Es scheint nicht überflüssig zu sein, genau anzuzeigen, was wir uns bei diesen Worten denken, welche wir öfters brauchen werden. Denn wenn man sich gleich auch derselben schon lange in Schriften bedient, wenn sie gleich durch theoretische Schriften bestimmt zu sein scheinen, so braucht denn doch jeder sie meistens in einem eigenen Sinne und denkt sich mehr oder weniger dabei, je schärfer oder schwächer er den Begriff gefasst hat, der dadurch ausgedrückt werden soll. Einfache Nachahmung der Natur. Wenn ein Künstler, bei dem man das natürliche Talent voraussetzen muß, in der frühsten Zeit, nachdem er nur einigermaßen Auge und Hand an Mustern geübt, sich an die Gegenstände der Natur wendete, mit Treue und Fleiß ihre Gestalten, ihre Farben auf das Genaueste nachahmte, sich gewissenhaft niemals von ihr entfernte, jedes Gemälde, das er zu fertigen hätte, wieder in ihrer Gegenwart anfinge und vollendete, ein solcher würde immer ein schätzenswerter Künstler sein, denn es könnte ihm nicht fehlen, daß er in einem unglaublichen Grade wahr würde, daß seine Arbeiten sicher, kräftig und reich sein müssten. Wenn man diese Bedingungen genau überlegt, so sieht man leicht, daß eine zwar fähige, aber beschränkte Natur angenehme, aber beschränkte Gegenstände auf diese Weise behandeln könne. Solche Gegenstände müssen leicht und immer zu haben sein. Sie müssen bequem gesehen und ruhig nachgebildet werden können. Das Gemüt, das sich mit einer solchen Arbeit beschäftigt, muß still, in sich gekehrt und in einem mäßigen Genuß genügsam sein. Diese Art der Nachbildung würde also bei sogenannten toten oder stillliegenden Gegenständen von ruhigen, treuen, eingeschränkten Menschen in Ausübung gebracht werden. Sie schließt ihrer Natur nach eine hohe Vollkommenheit nicht aus. Manier. Allein gewöhnlich wird dem Menschen eine solche Art zu verfahren zu ängstlich oder nicht hinreichend. Er sieht eine Übereinstimmung vieler Gegenstände, die er nur in ein Bild bringen kann, indem er das Einzelne aufopfert. Es verdrießt ihn, der Natur ihre Buchstaben im Zeichnen nur gleichsam nachzubuchstabieren. Er erfindet sich selbst eine Weise, macht sich selbst eine Sprache, um das, was er mit der Seele ergriffen, wieder nach seiner Art auszudrücken. Einem Gegenstande, den er öfters wiederholt hat, eine eigene bezeichnende Form zu geben, ohne, wenn er ihn wiederholt, die Natur selbst vor sich zu haben, noch auch sich geradezu ihrer ganz lebhaft zu erinnern. Nun wird es eine Sprache, in welcher sich der Geist des Sprechenden unmittelbar ausdrückt und bezeichnet. Und wie die Meinungen über sittliche Gegenstände sich in der Seele eines jeden, der selbst denkt, anders reihen und gestalten, so wird auch jeder Künstler dieser Art die Welt anders sehen, ergreifen und nachbilden. Er wird ihre Erscheinungen bedächtiger oder leichter fassen, er wird sie gesetzter oder flüchtiger wieder hervorbringen. Wir sehen, dass diese Art der Nachahmung am geschicktesten bei Gegenständen angewendet wird, welche in einem großen Ganzen viele kleine subordinierte Gegenstände enthalten. Diese letzten müssen aufgeopfert werden, wenn der allgemeine Ausdruck des großen Gegenstandes erreicht werden soll, wie zum Exempel bei Landschaften der Fall ist, wo man ganz die Absicht verfehlen würde, wenn man sich ängstlich beim Einzelnen aufhalten und den Begriff des Ganzen nicht viel mehr festhalten wollte. Stil. Gelangt die Kunst durch Nachahmung der Natur, durch Bemühung, sich eine allgemeine Sprache zu machen, durch genaues und tiefes Studium der Gegenstände selbst, endlich dahin, dass sie die Eigenschaften der Dinge und die Art, wie sie bestehen, genau und immer genauer kennenlernt, dass sie die Reihe der Gestalten übersieht und die verschiedenen charakteristischen Formen nebeneinander zu stellen und nachzuahmen weiß, dann wird der Stil der höchste Grad, wohin sie gelangen kann, der Grad, wo sie sich den höchsten menschlichen Bemühungen gleichstellen darf. Wie die einfache Nachahmung auf dem ruhigen Dasein und einer liebevollen Gegenwart beruht, die Manier, eine Erscheinung mit einem leichten, fähigen Gemüt ergreift, so ruht der Stil auf den tiefsten Grundfesten der Erkenntnis, auf dem Wesen der Dinge, insofern uns erlaubt ist, es in sichtbaren und greiflichen Gestalten zu erkennen. Die Ausführung des oben Gesagten würde ganze Bände einnehmen. Man kann auch schon manches darüber in Büchern finden. Der reine Begriff aber ist allein an der Natur und den Kunstwerken zu studieren. Wir fügen noch einige Betrachtungen hinzu und werden, so oft von bildender Kunst die Rede ist, Gelegenheit haben, uns dieser Blätter zu erinnern. Es lässt sich leicht einsehen, dass diese drei hier voneinander geteilten Arten, Kunstwerke hervorzubringen, genau miteinander verwandt sind und das eine in die andere sich zart verlaufen kann. Die einfache Nachahmung leicht fasslicher Gegenstände, wir wollen hier zum Beispiel Blumen und Früchte nehmen, kann schon auf einen hohen Grad gebracht werden. Es ist natürlich, dass einer, der Rosen nachbildet, bald die schönsten und frischesten Rosen kennen und unterscheiden und unter Tausenden, die ihm der Sommer anbietet, heraussuchen werde. Also tritt hier schon die Wahl ein, ohne dass sich der Künstler einen allgemeinen, bestimmten Begriff von der Schönheit der Rose gemacht hätte. Er hat mit fasslichen Formen zu tun. Alles kommt auf die mannigfaltige Bestimmung und die Farbe der Oberfläche an. Die pelzige Pfirsche, die fein bestaubte Pflaume, den glatten Apfel, die glänzende Kirsche, die blendende Rose, die mannigfaltigen Nelken, die bunten Tulpen. Alle wird er nach Wunsch im höchsten Grade der Vollkommenheit ihrer Blüte und Reife in seinem stillen Arbeitszimmer vor sich haben. Er wird ihnen die günstigste Beleuchtung geben. Sein Auge wird sich an die Harmonie der glänzenden Farben gleichsam spielend gewöhnen. Er wird alle Jahre dieselben Gegenstände zu erneuern wieder imstande sein und durch eine ruhige, nachahmende Betrachtung des simpeln Daseins die Eigenschaften dieser Gegenstände ohne mühsame Abstraktion erkennen und fassen. Und so werden die Wunderwerke eines Heusem, einer Rachel Reusch entstehen, welche Künstler sich gleichsam über das Mögliche hinübergearbeitet haben. Es ist offenbar, dass ein solcher Künstler nur desto größer und entschiedener werden muss, wenn er zu seinem Talente noch ein unterrichteter Botaniker ist. Wenn er von der Wurzel an den Einfluss der verschiedenen Teile auf das Gedeihen und den Wachstum der Pflanze, ihre Bestimmung und wechselseitigen Wirkungen erkennt, wenn er die sukzessive Entwicklung der Blätter, Blumen, Befruchtung, Frucht und des neuen Keimes einsieht und überdenkt. Er wird alsdann nicht bloß durch die Wahl aus den Erscheinungen seinen Geschmack zeigen, sondern er wird uns auch durch eine richtige Darstellung der Eigenschaften zugleich in Verwunderung setzen und belehren. In diesem Sinne würde man sagen können, er habe sich einen Stil gebildet, da man von der anderen Seite leicht einsehen kann, wie ein solcher Meister, wenn er es nicht gar so genau nähme, wenn er nur das Auffallende, Blendende leicht auszudrücken beflissen wäre, gar bald in die Manier übergehen würde. Die einfache Nachahmung arbeitet also gleichsam im Vorhofe des Stils. Je treuer, sorgfältiger, reiner sie zu Werke gehet, je ruhiger sie das, was sie erblickt, empfindet, je gelassener sie es nachahmt, je mehr sie sich dabei zu denken gewöhnt, das heißt, je mehr sie das Ähnliche zu vergleichen, das Unähnliche voneinander abzusondern und einzelne Gegenstände unter allgemeine Begriffe zu ordnen lernet, desto würdiger wird sie sich machen, die Schwelle des Heiligtums selbst zu betreten. Wenn wir nun ferner die Manier betrachten, so sehen wir, dass sie im höchsten Sinne und in der reinsten Bedeutung des Worts ein Mittel zwischen der einfachen Nachahmung und dem Stil sein könne. Je mehr sie bei ihrer leichteren Methode sich der treuen Nachahmung nähert, je eifriger sie von der andern Seite das Charakteristische der Gegenstände zu ergreifen und fasslich auszudrücken sucht, je mehr sie beides durch eine reine, lebhafte, tätige Individualität verbindet, desto höher, größer und respektabler wird sie werden. Unterlässt ein solcher Künstler, sich an die Natur zu halten und an die Natur zu denken, so wird er sich immer mehr von der Grundfeste der Kunst entfernen. Seine Manier wird immer leerer und unbedeutender werden, je weiter sie sich von der einfachen Nachahmung und von dem Stil entfernt. Wir brauchen hier nicht zu wiederholen, dass wir das Wort Manier in einem hohen und respektablen Sinne nehmen, dass also die Künstler, deren Arbeiten nach unserer Meinung in den Kreis der Manier fallen, sich über uns nicht zu beschweren haben. Es ist uns bloß angelegen, das Wort Stil in den höchsten Ehren zu halten, damit uns ein Ausdruck übrig bleibe, um den höchsten Grad zu bezeichnen, welchen die Kunst je erreicht hat und je erreichen kann. Diesen Grad auch nur zu erkennen, ist schon eine große Glückseligkeit, und davon sich mit Verständigen unterhalten ein edles Vergnügen, das wir uns in der Folge zu verschaffen manche Gelegenheit finden werden. Ende von Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil. Nachts von Klabund. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Jessie. Nachts von Klabund. Es schlägt 1 Uhr. Ich ziehe den Vorhang vom Fenster zurück und sehe auf den Hof. Wachsweiß und wie Attrappen stehen die Häuser im Vollmond. Zwischen die Häuser ist mit schwarzer chinesischer Tusche der Himmel gemalt. Man ahnt einige Sterne, aber man sieht sie nicht. Wohnen hinter diesen Kulissen aus Pappe Menschen? Das kann nicht sein. Und wenn es schon Menschen sind, so müssen sie auch aus Pappe sein. Aus Bilderbogen ausgeschnitten. Auf der Vorderseite bunt und Schmuck und martialisch. Auf der Rückseite nur leeres, weißes Papier. Mit dem Namen der Firma, die sie gedruckt hat, in ganz kleinen Lettern. Welche Firma ist den Menschen, welche in diesen Häusern wohnen, eingebrannt? Gott? Teufel? Liebe? Geiz? Trunksucht? Mut? Demut? Ich höre einen Schritt. Der Schritt klingt ganz für sich. Losgelöst von einem Körper. Er tickt durch die Straßen. Wie eine Uhr. Der Körper, der zu dem Schritt gehört, weht schattenhaft und durchsichtig drüben an der Hauswand vorbei. Gute Nacht, Gespenst. Wo kommst du her? Du musst dich beeilen, wenn du deinen Schritt noch einholen willst. Der ist dir schon weit voraus und läuft dir sonst davon. Ein höfliches Gespenst. Es grüßt den Mond. Ich denke an ein paar Zeilen aus einem Gedicht von Li Taipe. In der Blütenlaube von Jasmin sitz ich beim Weine. Gute Genossen heischt die gute Stunde. Da steigt der Mond übern First, verneigt sich mit goldenem Scheine. Höflich verneige auch ich mich, und mein Schatten verneigt sich als Dritter im Bunde. Hast du überhaupt ein Schattengespenst? Ja, du hast einen Schatten. Du zeigst ihn ängstlich vor, wie eine Legitimation. Glaubt mir, ich bin ein Mensch. Ja, wir glauben dir. Du bist ein Mensch. Du bist ein ehrenwertes Gespenst. Ein Gespenst mit Schatten. Ein Gespenst, vor dem sich niemand zu fürchten braucht. Ich habe aber Grund anzunehmen, dass du dich fürchtest. Wovor? Vor anderen Gespenstern? Vor jenen Gespenstern ohne Schatten, welche weder in Sonne noch Mond einen Schatten werfen. Kamst du aus dem Kriege? Kannst du nicht schlafen, weil die Granaten in deinem Kopfe zischen, die Maschinengewehre trommeln, wilde Münder, Wut, Erbarmen, Schmerz und Jubel brüllen? Ich bin so müde, dass mir bald die Augen zufallen und dass ich bald an kein Gespenst mehr glaube. Aber ich muss noch wissen, wer du bist. Du stehst nun in der Mitte der Straße, wie aus grauem Glas. Du hast einen Stab in den Händen und führst ihn hin und her. Bist du der Mann mit der Wünschelrute und suchst du nachts, wenn dich niemand stört, nach Wasser unter dem Pflaster? Aber wir haben genug Wasser hier in München. Wir haben eine vorzügliche Wasserleitung. Das Wasser ist stark eisenhaltig. Ach, du bist der Straßenkehrer. Du fegst die Straßen blank, damit der junge Tag sich nicht gleich seine neuen Schuhe beschmutzt. Du tust etwas, während ich wieder einmal nur denke, dass du etwas tust. Aber du darfst mir nicht übel nehmen, dass ich über dich nachdenke. Ich wohne in einem jener Häuser, die wie Attrappen im Mondlicht stehen. Du siehst das Haus und sagst dir, da wohnen die reichen Leute, welche den lieben langen Tag und die liebe lange Nacht nichts tun. Und damit hast du ein wenig recht. Ich tue den lieben langen Tag und die liebe lange Nacht nichts, rein gar nichts. Ich denke nur. Weil du nämlich keine Zeit zum Denken hast, so besorge ich das für dich mit. Und weil ich keine Zeit zum Tun habe, so tust du etwas für mich. Gutes oder Schlechtes, was du auch immer für mich tust, habe Dank. Der Mond steigt über den Giebel. Eine Katze jault. Das Gespenst fegt unermüdlich die Straße. Ich will schlafen gehen. Ich ziehe den Vorhang zu. Es schlägt 2 Uhr. Ende von Nachts. Gespräch mit dem Beter von Franz Kafka. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Jürgen Göbel. Gespräch mit dem Beter von Franz Kafka. Es gab eine Zeit, in der ich Tag um Tag in eine Kirche ging, denn ein Mädchen, in das ich mich verliebt hatte, betete dort kniend eine halbe Stunde am Abend, unterdessen ich sie in Ruhe betrachten konnte. Als einmal das Mädchen nicht gekommen war und ich unwillig auf die Betenden blickte, fiel mir ein junger Mensch auf, der sich mit seiner ganzen mageren Gestalt auf den Boden geworfen hatte. Von Zeit zu Zeit packte er mit der ganzen Kraft seines Körpers seinen Schädel und schmetterte ihn seufzend in seine Handflächen, die auf den Steinen auflagen. In der Kirche waren nur einige alte Weiber, die oft ihr eingewickeltes Köpfchen mit seitlicher Neigung drehten, um nach dem Betenden hinzusehen. Diese Aufmerksamkeit schien ihn glücklich zu machen, denn vor jedem seiner frommen Ausbrüche ließ er seine Augen umgehen, ob die zuschauenden Leute zahlreich wären. Ich fand das ungebührlich und beschloss, ihn anzureden, wenn er aus der Kirche ginge, und ihn auszufragen, warum er in dieser Weise bete. Ja, ich war ärgerlich, weil mein Mädchen nicht gekommen war. Aber erst nach einer Stunde stand er auf, schlug ein sorgfältiges Kreuz und ging stoßweise zum Becken. Ich stellte mich auf dem Wege zwischen Becken und Tür auf und wusste, dass ich ihn nicht ohne Erklärung durchlassen würde. Ich verzerrte meinen Mund, wie ich es immer als Vorbereitung tue, wenn ich mit Bestimmtheit reden will. Ich trat mit dem rechten Beine vor und stützte mich darauf, während ich das linke nachlässig auf der Fußspitze hielt. Auch das gibt mir Festigkeit. Nun ist es möglich, dass dieser Mensch schon auf mich schielte, als er das Weihwasser in sein Gesicht spritzte. Vielleicht auch hatte er mich schon früher mit Besorgnis bemerkt, denn jetzt, unerwartet, rannte er zur Türe hinaus. Die Glastür schlug zu. Und als ich gleich nachher aus der Türe trat, sah ich ihn nicht mehr, denn dort gab es einige schmale Gassen und der Verkehr war mannigfaltig. In den nächsten Tagen blieb er aus, aber mein Mädchen kam. Sie war in einem schwarzen Kleide, welches auf den Schultern durchsichtige Spitzen hatte. Der Halbmond des Hemdrandes lag unter ihnen, von deren unterem Rande die Seide in einem wohlgeschnittenen Kragen niederging. Und da das Mädchen kam, vergaß ich den jungen Mann, und selbst dann kümmerte ich mich nicht um ihn, als er später wieder regelmäßig kam und nach seiner Gewohnheit betete. Aber immer ging er mit großer Eile an mir vorüber, mit abgewendetem Gesicht. Vielleicht lag es daran, dass ich mir ihn immer nur in Bewegung denken konnte, so dass es mir, selbst wenn er stand, schien, als schleiche er. Einmal verspätete ich mich in meinem Zimmer. Trotzdem ging ich noch in die Kirche. Ich fand das Mädchen nicht mehr dort und wollte nach Hause gehen. Da lag dort wieder dieser junge Mensch. Die alte Begebenheit fiel mir jetzt ein und machte mich neugierig. Auf den Fußspitzen glitt ich zum Türgang, gab dem blinden Bettler, der dort saß, eine Münze und drückte mich neben ihn hinter den geöffneten Türflügel. Dort saß ich eine Stunde lang und machte vielleicht ein listiges Gesicht. Ich fühlte mich dort wohl und beschloss, öfters herzukommen. In der zweiten Stunde fand ich es unsinnig, hier wegen des Beters zu sitzen. Und dennoch ließ ich noch eine dritte Stunde schon zornig die Spinnen über meine Kleider kriechen, während die letzten Menschen lautatmend aus dem Dunkel der Kirche traten. Da kam er auch. Er ging vorsichtig und seine Füße betasteten zuerst leichthin den Boden, ehe sie auftraten. Ich stand auf, machte einen großen und geraden Schritt und ergriff den jungen Menschen. »Guten Abend«, sagte ich und stieß ihn, meine Hand an seinem Kragen, die Stufen hinunter auf den beleuchteten Platz. Als wir unten waren, sagte er mit einer völlig ungefestigten Stimme, »Guten Abend, lieber Herr. Zürnen Sie mir nicht, Ihrem höchst ergebenen Diener.« »Ja«, sagte ich, »ich will Sie einiges fragen, mein Herr. Voriges Mal entkamen Sie mir. Das wird Ihnen heute kaum gelingen.« »Sie sind mitleidig, mein Herr, und Sie werden mich nach Hause gehen lassen. Ich bin bedauernswert. Das ist die Wahrheit.« »Nein«, schrie ich in den Lärm der vorüberfahrenden Straßenbahn. »Ich lasse Sie nicht. Gerade solche Geschichten gefallen mir. Sie sind ein Glücksfang. Ich beglückwünsche mich.« Da sagte er, »Ach Gott, Sie haben ein lebhaftes Herz und einen Kopf aus einem Block. Sie nennen mich ein Glücksfang. Wie glücklich müssen Sie sein. Denn mein Unglück ist ein schwankendes Unglück, ein auf einer dünnen Spitze schwankendes Unglück. Und berührt man es, so fällt es auf den Frager. Gute Nacht, mein Herr.« »Gut«, sagte ich und hielt seine rechte Hand fest. »Wenn Sie mir nicht antworten werden, werde ich hier auf der Gasse zu rufen anfangen. Und alle Ladenmädchen, die jetzt aus den Geschäften kommen, und alle Ihre Liebhaber, die sich auf Sie freuen, werden zusammenlaufen, denn sie werden glauben, ein Droschkenpferd sei gestürzt oder etwas dergleichen sei geschehen. Dann werde ich Sie den Leuten zeigen.« Da küsste er weinend abwechselnd meine beiden Hände. »Ich werde Ihnen sagen, was Sie wissen wollen, aber bitte, gehen wir lieber in die Seitengasse drüben.« Ich nickte und wir gingen hin. Aber er begnügte sich nicht mit dem Dunkel der Gasse, in der nur weit voneinander gelbe Laternen waren, sondern er führte mich in den niedrigen Flurgang eines alten Hauses und ein Lämpchen, das vor der Holztreppe tropfend hing. Dort nahm er wichtig sein Taschentuch und sagte, es auf eine Stufe breitend, »Setzt euch doch, lieber Herr, da könnt ihr besser fragen, ich bleibe stehen, da kann ich besser antworten.« quält mich aber nicht. Da setzte ich mich und sagte, indem ich mit schmalen Augen zu ihm aufblickte, »Ihr seid mir ein gelungener Tollhäusler, das seid ihr. Wie benehmt ihr euch doch in der Kirche? Wie ärgerlich ist das und wie unangenehm den Zuschauern? Wie kann man andächtig sein, wenn man euch anschauen muss?« Er hatte seinen Körper an die Mauer gepresst, nur den Kopf bewegte er frei in der Luft. »Ärgert euch nicht. Warum sollt ihr euch ärgern über Sachen, die euch nicht angehören? Ich ärgere mich, wenn ich mich ungeschickt benehme. Benimmt sich aber ein anderer schlecht, dann freue ich mich. Also, ärgert euch nicht, wenn ich sage, dass es der Zweck meines Lebens ist, von den Leuten angeschaut zu werden.« »Was sagt ihr da?« rief ich, viel zu laut für den niedrigen Gang, aber ich fürchtete mich dann, die Stimme zu schwächen. »Wirklich, was sagtet ihr da?« »Ja, ich ahne schon. Ja, ich ahnte es schon, seit ich euch zum ersten Mal sah, in welchem Zustand ihr seid. Ich habe Erfahrung, und es ist nicht scherzend gemeint, wenn ich sage, dass es eine Seekrankheit auf festem Lande ist. Deren Wesen ist so, dass ihr den wahrhaftigen Namen der Dinge vergessen habt und über sie jetzt in einer Eile zufällige Namen schüttet. Nur schnell, nur schnell. Aber kaum seid ihr von ihnen weggelaufen, habt ihr wieder ihre Namen vergessen. Die Pappel in den Feldern, die ihr den Turm von Babel genannt habt, denn ihr wusstet nicht oder wolltet nicht wissen, dass es eine Pappel war, schaukelt wieder namenlos, und ihr müsstet sie nennen, nur wie er betrunken war.« Ich war ein wenig bestürzt, als er sagte, »Ich bin froh, dass ich das, was ihr sagtet, nicht verstanden habe.« Aufgeregt sagte ich rasch, »Dadurch, dass ihr froh seid darüber, zeigt ihr, dass ihr es verstanden habt.« »Freilich habe ich es gezeigt, gnädiger Herr, aber auch ihr habt merkwürdig gesprochen.« Ich legte meine Hände auf eine obere Stufe, lehnte mich zurück und fragte in dieser fast unangreifbaren Haltung, welche die letzte Rettung der Ringkämpfer ist, »Ihr habt eine lustige Art, euch zu retten, indem ihr euren Zustand bei den anderen voraussetzt.« Daraufhin wurde er mutig. Er legte die Hände ineinander, um seinem Körper eine Einheit zu geben, und sagte unter leichtem Widerstreben, »Nein, ich tue das nicht gegen alle, zum Beispiel auch gegen euch nicht, weil ich es nicht kann. Aber ich wäre froh, wenn ich es könnte, denn dann hätte ich die Aufmerksamkeit der Leute in der Kirche nicht mehr nötig. Wisset ihr, warum ich sie nötig habe?« Diese Frage machte mich unbeholfen. Sicherlich, ich wusste es nicht, und ich glaube, ich wollte es auch nicht wissen. Ich hatte ja auch nicht hierher kommen wollen, sagte ich mir damals, aber der Mensch hatte mich gezwungen, ihm zuzuhören. So brauchte ich ja jetzt bloß meinen Kopf zu schütteln, um ihm zu zeigen, dass ich es nicht wusste, aber ich konnte meinen Kopf in keine Bewegung bringen. Der Mensch, welcher mir gegenüberstand, lächelte. Dann duckte er sich auf seine Knie nieder und erzählte mit schläfriger Grimasse, »Es hat niemals eine Zeit gegeben, in der ich durch mich selbst von meinem Leben überzeugt war. Ich erfasse nämlich die Dinge um mich nur in so hinfälligen Vorstellungen, dass ich immer glaube, die Dinge hätten einmal gelebt, jetzt aber seien sie versinkend. Immer, lieber Herr, habe ich eine Lust, die Dinge so zu sehen, wie sie sich geben mögen, ehe sie sich mir zeigen. Sie sind da wohl schön und ruhig. Es muss so sein, denn ich höre oft Leute in dieser Weise von ihnen reden.« Da ich schwieg und nur durch unwillkürliche Zuckungen in meinem Gesicht zeigte, wie unbehaglich mir war, fragte er, »Sie glauben nicht daran, dass die Leute so reden?« Ich glaubte, nicken zu müssen, konnte es aber nicht. »Wirklich? Sie glauben nicht daran? Ach, hören Sie doch. Als ich als Kind nach einem kurzen Mittagsschlaf die Augen öffnete, hörte ich, noch ganz im Schlaf befangen, meine Mutter in natürlichem Ton vom Balkon hinunterfragen, »Was machen Sie, meine Liebe? Es ist so heiß.« Eine Frau antwortete aus dem Garten, »Ich jause im Grünen.« Sie sagten es ohne Nachdenken und nicht allzu deutlich, als müsste es jeder erwartet haben. Ich glaubte, ich sei gefragt. Daher griff ich in die hintere Hosentasche und tat, als suchte ich dort etwas. aber ich suchte nichts, sondern ich wollte nur meinen Anblick verändern, um meine Teilnahme am Gespräch zu zeigen. Dabei sagte ich, dass dieser Vorfall so merkwürdig sei und dass ich ihn keinesfalls begreife. Ich fügte auch hinzu, dass ich an dessen Wahrheit nicht glaube und dass er zu einem bestimmten Zweck, den ich gerade nicht einsehe, erfunden sein müsse. Dann schloss ich die Augen, denn sie schmerzten mich. Oh, das ist doch gut, dass ihr meiner Meinung seid, und es war uneigennützig, dass ihr mich angehalten habt, um mir das zu sagen. Nicht wahr? Warum sollte ich mich schämen, oder warum sollten wir uns schämen, dass ich nicht aufrecht und schwer gehe, nicht mit dem Stock auf das Pflaster schlage und nicht die Kleider der Leute streife, welche laut vorübergehen? Sollte ich nicht vielmehr mit Recht trotzig klagen dürfen, dass ich als Schatten mit eckigen Schultern die Häuser entlang hüpfe, manchmal in den Scheiben der Auslagsfenster verschwindend? Was sind das für Tage, die ich verbringe? Warum ist alles so schlecht gebaut, dass bisweilen hohe Häuser einstürzen, ohne dass man einen äußeren Grund finden könnte? Ich klettere dann über die Schutthaufen und frage jeden, dem ich begegne, wie konnte das nur geschehen? In unserer Stadt, ein neues Haus, das ist heute schon das fünfte. Bedenken Sie doch. Da kann mir keiner antworten. Oft fallen Menschen auf der Gasse und bleiben tot liegen. Da öffnen alle Geschäftsleute ihre mit Waren verhangenen Türen, kommen gelenkig herbei, schaffen den Toten in ein Haus, kommen dann, lächeln um Mund und Augen, heraus und reden: Guten Tag, der Himmel ist blass, ich verkaufe viele Kopftücher. Ja, der Krieg. Ich hüpfe ins Haus und, nachdem ich mehrere Male die Hand mit dem gebogenen Finger furchtsam gehoben habe, klopfe ich endlich an dem Fensterchen des Hausmeisters. Lieber Mann, sage ich freundlich, es wurde ein toter Mensch zu Ihnen gebracht. Zeigen Sie mir ihn, ich bitte Sie. Und als er den Kopf schüttelt, als wäre er unentschlossen, sage ich bestimmt: Lieber Mann, ich bin Geheimpolizist, zeigen Sie mir gleich den Toten. Einen Toten? Fragt er jetzt und ist fast beleidigt. Nein, wir haben keinen Toten hier. Es ist ein anständiges Haus. Ich grüße und gehe. Dann aber, wenn ich einen großen Platz zu durchqueren habe, vergesse ich alles. Die Schwierigkeit dieses Unternehmens verwirrt mich, und ich denke oft bei mir, wenn man so große Plätze nur aus Übermut baut, warum baut man nicht auch ein Steingeländer, das durch den Platz führen könnte? Heute bläst ein Südwestwind. Die Luft auf dem Platz ist aufgeregt. Die Spitze des Rathausturmes beschreibt kleine Kreise. Warum macht man nicht Ruhe in dem Gedränge? Alle Fensterscheiben lärmen und die Laternenpfähle biegen sich wie Bambus. Der Mantel der heiligen Maria auf der Säule windet sich und die stürmische Luft reißt an ihm. Sieht es denn niemand? Die Herren und Damen, die auf den Stein gehen sollten, schweben. Wenn der Wind Atem holt, bleiben sie stehen, sagen einige Worte zueinander und verneigen sich grüßend. Stößt aber der Wind wieder, können sie ihm nicht widerstehen, und alle heben gleichzeitig ihre Füße. Da müssen sie fest ihre Hüte halten, aber ihre Augen schauen lustig, als wäre milde Witterung. Nur ich fürchte mich. Misshandelt, wie ich war, sagte ich: Die Geschichte, die Sie früher erzählt haben, von Ihrer Frau Mutter und der Frau im Garten, finde ich gar nicht merkwürdig. Nicht nur, dass ich viele derartige Geschichten gehört und erlebt habe, so habe ich sogar bei manchen mitgewirkt. Diese Sache ist doch ganz natürlich. Meinen Sie, ich hätte, wenn ich auf dem Balkon gewesen wäre, nicht dasselbe sagen können und aus dem Garten dasselbe antworten können? Ein so einfacher Vorfall. Als ich das gesagt hatte, schien er sehr beglückt. Er sagte, dass ich hübsch gekleidet sei und dass ihm meine Halsbinde sehr gefalle. Und was für eine feine Haut ich hätte. Und Geständnisse würden am klarsten, wenn man sie wieder riefe. Ende von Gespräch mit dem Beter. Gespräch mit dem Betrunkenen von Franz Kafka. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei

den Begriff von Reichtum und von Größe, denn der Hof war der größte und stolzeste in der ganzen Gegend. Der große Hof war von 5 Reihen prachtvoller Bäume umgeben, um die zarten Apfelbäume gegen den heftigen Wind, der von der Ebene wehte, zu schützen. Langgestreckte, ziegelgedeckte Scheunen, die Ernte aufzunehmen, schöne Viehställe und Stallungen für 30 Pferde, dann ein Wohnhaus in roten Ziegeln, das wie ein kleines Schloss aussah, lugten dahinter heraus. Die Düngergruben waren gut gehalten, Wachthunde lagen in ihren Hütten, in dem hohen Gras trieb sich ein ganzes Volk Geflügel umher. Gegen Mittag nahmen 15 Personen, Herren, Knechte und Mägde, um den langen Küchentisch Platz, auf dem in einer großen, bunten Fayenceschüssel die Suppe dampfte. Die Tiere, Pferde, Schafe, Kühe, waren in gutem Futterzustand, reichlich und gut gehalten, und der Bauer Lukas, ein großer, etwas wohlbeleibter Mann, machte dreimal täglich überall die Runde, überwachte alles und dachte an alles. Im Stall erhielt ein sehr alter Schimmel das Gnadenbrot, das ihm die Hausfrau bis zu seinem Tode geben wollte, denn sie hatte ihn großgezogen, immer gefahren, und viele Erinnerungen knüpften sich an ihn. Ein Bengel von 15 Jahren, Isidor Duval, den man kurz Sidor nannte, wartete das alte Tier und gab ihm im Winter sein Maß Hafer und das Heu und mußte im Sommer täglich mit ihm 4-mal auf die Weide gehen, wo es angepflockt wurde, so daß es reichlich grünes Futter bekam. Das schwache alte Tier konnte kaum seine schweren Beine mit den angeschwollenen Fesseln und verdickten Knien heben. Das Fell, das man nicht mehr striegelte, sah aus wie weißes Haar, und die sehr langen Wimpern gaben den Augen etwas Trauriges. Wenn Sidor das Tier auf die Weide brachte, mußte er's am Strick ziehen, denn es ging sehr langsam, und der Bengel keuchte, beugte sich vor, schimpfte fortwährend und war immer wütend, daß er für den alten Gaul sorgen sollte. Die Leute auf dem Hof, die die Wut des Bengels gegen den alten Koko sahen, lachten darüber, redeten immer von Sidors Klepper, um den Jungen zu ärgern. Seine Altersgenossen zogen ihn auf, und bald hieß er im Dorf Koko Sidor. Der Bengel war wütend, und der Gedanke stieg in ihm auf, sich an dem Gaul zu rächen. Er war ein hoher, lang aufgeschossener Junge mit schmutzigen, dichten, struppigen, roten Haaren. Er hatte etwas Blödes, stotterte, brachte kaum ein paar Worte heraus, als ob in der stumpfsinnigen Seele keine Gedanken sich hatten bilden können. Schon lange wunderte er sich, dass man Koko noch behielt, und war empört, dass man an das alte, unnütze Tier noch etwas wendete. Von dem Augenblick ab, wo es nicht mehr arbeitete, schien es ihm ungerecht, es noch weiter zu ernähren. Er fand es empörend, den Hafer, den teuren Hafer, an dies alte, halbgelahmte Vieh zu verschwenden. Und manchmal, gegen den Befehl des Bauern, knapste er ihm von der Nahrung ab, gab ihm bloß ein halbes Maß und sparte am Heu. Und in seiner dumpfen Kinderseele stieg eine milde Wut auf gegen das Tier, ein brutaler, feiger Bauernhaß. Als der Sommer wieder kam, mußte er das Tier wieder auf die Weide, die weit entfernt lag, zerren. Der Junge, von Tag zu Tag wütender, zog das Pferd hinter sich her, durch die Felder langsamen Schrittes. Die Knechte, die dort arbeiteten, riefen ihm scherzend nach: »Hey, Sidor, grüß mal Koko von mir!« Er antwortete nicht, aber im Vorübergehen brach er sich aus einer Hecke einen Stecken, und sobald er den alten Gaul angebunden hatte, ließ er ihn weiden. Dann näherte er sich feige von hinten und begann ihn zu schlagen. Das Tier versuchte zu fliehen, den Schlägen auszuweichen, und rannte rund um den Strick herum, als ob es in der Mühle ginge. Aber der Junge schlug wütend drauf, immer zornig die Zähne aufeinander gebissen, hinter ihm herlaufend. Dann ging er langsam davon, ohne sich umzudrehen, während das Pferd mit schlagenden Flanken, außer Atem, weil es hatte traben müssen, ihm mit seinen alten Augen nachsah. Und es senkte den weißen Kopf zum Grase hinab, nachdem es in der Ferne die blaue Bluse des Bauernjungen hatte verschwinden sehen. Da die Nächte warm waren, ließ man jetzt Koko draußen hinterm Wald am Hügelhang. Nur Sidor ging hin und sah nach dem Pferde. Der Bengel unterhielt sich damit, das Tier mit Steinen zu bewerfen, setzte sich 10 Schritt entfernt auf einen Hügel, blieb dort eine halbe Stunde, ab und zu schleuderte er einen spitzen Stein nach dem armen Gaul, der stehen blieb, gefesselt seinem Feinde gegenüber und ihn unausgesetzt ansah, ohne es zu wagen, weiter zu weiden, ehe der Junge fortgegangen. Aber immer blieb den Nichtsnutz der Gedanke im Kopf, wozu nährt man nun so ein Pferd, das zu nichts mehr zu gebrauchen ist? Es war ihm, als stehle diese alte Mähre das Fressen anderen, das Besitztum der Menschen, das Gottes, sogar seines, Sidors, der doch arbeiten musste. Da verringerte der Bengel jeden Tag den Weidestrich, den er ihm gab, indem er den Holzpfahl, an dem der Strick saß, weniger weit vorrückte. Das Tier fastete, wurde mager und schwach. Zu schwach, um sich loszureißen, streckte es den Kopf nach dem hohen, grünen Grase aus, das so nahe war und dessen Duft es anwehte, ohne dass es heran konnte. Aber eines Tages kam Sidor auf eine Idee. Er wollte Koko nicht mehr bewachen, er wollte nicht mehr für dieses alte Gerippe so weit laufen. Aber er kam doch, um seine Rache auszukosten. Das Tier schaute ihn unruhig an, aber an dem Tag schlug er es nicht. Er ging um das Pferd herum, die Hände in den Taschen, und er tat sogar, als wollte er ihm einen anderen Weidefleck geben, aber er stieß den Pfahl doch wieder in dasselbe Loch und ging ganz befriedigt von seiner Erfindung davon. Als das Tier ihn weggehen sah, wieherte es, um ihn zurückzurufen, aber der Nichtsnutz ließ es allein, ganz allein festgebunden, ohne einen Grashalm im Bereich seines Mauls. In seinem Hunger versuchte das Pferd, das fette Gras zu erreichen, das es gerade mit den Nüstern noch berühren konnte. Es kniete nieder, streckte den Hals aus und schnalzte mit den starken Lefzen. Vergebens. Den ganzen Tag mühte sich das alte Tier unnütz ab in entsetzlicher Qual. Der Hunger plagte es, der noch stärker wurde durch den Anblick der ganz grünen Nahrung, die sich ringsherum ausdehnte. Aber den Tag kam der Bengel nicht wieder. Er strich im Walde herum, um die Vogelnester auszunehmen. Am nächsten Morgen kam er wieder. Koko hatte sich ganz schwach niedergelegt. Als er den Jungen sah, erhob er sich und wartete darauf, an einem anderen Fleck festgemacht zu werden. Aber der kleine Bauernjunge rührte sich nicht, er blickte das Tier an, warf ihm eine Handvoll feuchter Erde an den Kopf, der sich an dem weißen Haar breit drückte, und pfeifend ging er davon. Das Pferd blieb noch stehen, solange es den Jungen sehen konnte. Da es wohl fühlte, dass seine Versuche, einen Grashalm in der Nähe zu erreichen, umsonst waren, streckte es sich wieder auf die Erde und schloss die Augen. Am nächsten Tage kam Sidor nicht wieder. Als er sich am übernächsten Tag dem lang hingestreckten Koko näherte, entdeckte er, der Gaul war tot. Da blieb er stehen, betrachtete das Tier, zufrieden mit dem, was er getan, und doch zugleich erstaunt, dass es schon aus sei. Er berührte es mit dem Fuß, hob eins der Beine, ließ es zurückfallen, setzte sich auf den Gaul und blieb dann sitzen, indem er vor sich in das Gras starrte und nachdachte. Er kehrte auf den Hof zurück, aber er sagte nichts von dem, was geschehen, denn er wollte noch zu den Stunden, wo er sonst immer das Pferd umsteckte, herumstreifen. Am nächsten Tage ging er hin, Die Raben flogen fort, als er sich näherte, unzählige Fliegen saßen auf dem Aas und summten und brummten. Als er heimkehrte, meldete er es. Das Tier war schon alt, und so war niemand weiter erstaunt darüber. Und der Bauer sagte nur zu zwei Knechten: »Nehmt mal ein paar Schaufeln mit und macht eine Grube, wo er gerade liegt.« Die Männer verscharrten das Pferd genau an der Stelle, wo es vor Hunger gestorben war. Und das Gras wuchs dicht, grün, kräftig gedüngt von dem armen Leibe. Ende von Coco. Zum Shakespeares Tag von Johann Wolfgang von Goethe. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Juni 2009. Zum Shakespeares Tag von Johann Wolfgang von Goethe. Entstanden 1771, Erstdruck in Allgemeine Monatsschrift für Wissenschaft und Literatur, Braunschweig, April 1854. Mir kommt vor, das sei die edelste von unseren Empfindungen, die Hoffnung, auch dann zu bleiben, wenn das Schicksal uns zur allgemeinen Nonexistenz zurückgeführt zu haben scheint. Dieses Leben, meine Herren, ist für unsere Seele viel zu kurz. Zeuge, dass jeder Mensch, der Geringste wie der Höchste, der Unfähigste wie der Würdigste, eher alles müd wird, als zu leben, und dass keiner sein Ziel erreicht, wonach er so sehnlich ausging, denn wenn es einem auf seinem Gange auch noch so lang glückt, fällt er doch endlich, und oft im Angesicht des gehofften Zwecks, in eine Grube, die ihm Gott weiß wer gegraben hat, und wird für nichts gerechnet. Für nichts gerechnet! Ich, der ich mir alles bin, da ich alles nur durch mich kenne. So ruft jeder, der sich fühlt und macht große Schritte durch dieses Leben, eine Bereitung für den unendlichen Weg drüben. Freilich jeder nach seinem Maß. Macht der eine mit dem stärksten Wanderertrab sich auf, so hat der andere 7 Meilenstiefel an, überschreitet ihn, und 2 Schritte des letzten bezeichnen die Tagreise des ersten. Dem sei, wie ihm wolle. Dieser emsige Wanderer bleibt unser Freund und unser Geselle, wenn wir die gigantischen Schritte jenes anstaunen und ehren, seinen Fußtapfen folgen, seine Schritte mit den unsrigen abmessen. Auf die Reise, meine Herren! Die Betrachtung so eines einzigen Tapfs macht unsere Seele feuriger und größer als das Angaffen eines 1000-füßigen königlichen Einzugs. Wir ehren heute das Andenken des größten Wanderers und tun uns dadurch selbst eine Ehre an. Von Verdiensten, die wir zu schätzen wissen, haben wir den Keim in uns. Erwarten Sie nicht, dass ich viel und ordentlich schreibe. Ruhe der Seele ist kein Festtagskleid, und noch zur Zeit habe ich wenig über Shakespearen gedacht. Geahndet, empfunden, wenn's hochkam, ist das Höchste, wohin ich's habe bringen können. Die erste Seite, die ich in ihm las, machte mich auf zeitlebens ihm eigen, und wie ich mit dem ersten Stücke fertig war, stund ich wie ein Blindgeborener, dem eine Wunderhand das Gesicht in einem Augenblicke schenkt. Ich erkannte, ich fühlte aufs Lebhafteste meine Existenz um eine Unendlichkeit erweitert. Alles war mir neu, unbekannt, und das ungewohnte Licht machte mir Augenschmerzen. Nach und nach lernt ich sehen, und dank sei meinem erkenntlichen Genius, ich fühle noch immer lebhaft, was ich gewonnen habe. Ich zweifelte keinen Augenblick, dem regelmäßigen Theater zu entsagen. Es schien mir die Einheit des Orts so kerkermäßig ängstlich, die Einheiten der Handlung und der Zeit lästige Fesseln unserer Einbildungskraft. Ich sprang in die freie Luft und fühlte erst, daß ich Hände und Füße hatte. Und jetzo, da ich sahe, wie viel Unrecht mir die Herren der Regeln in ihrem Loch angetan haben, wie viel freie Seelen noch drinne sich krümmen, so wäre mir mein Herz geborsten, wenn ich ihnen nicht Fehde angekündigt hätte und nicht täglich suchte, ihre Türne zusammenzuschlagen. Das griechische Theater, das die Franzosen zum Muster nahmen, war nach innerer und äußerer Beschaffenheit so, daß eher ein Marquis den Alcibiades nachahmen könnte, als es Corneien, dem Sophokles zu folgen, möglich wär. Erst Intermezzo des Gottesdiensts, dann feierlich politisch, zeigte das Trauerspiel einzelne große Handlungen der Väter dem Volk mit der reinen Einfalt der Vollkommenheit, erregte ganz große Empfindungen in den Seelen, denn es war selbst ganz und groß. Und in was für Seelen? Griechischen! Ich kann mich nicht erklären, was das heißt, aber ich fühl's und berufe mich der Kürze halben auf Homer und Sophokles und Theokrit, die haben's mich fühlen gelehrt. Nun sag ich geschwind hinterdrein, Französchen, was willst du mit der griechischen Rüstung? Sie ist dir zu groß und zu schwer. Drum sind auch alle französische Trauerspiele Parodien von sich selbst. Wie das so regelmäßig zugeht, und daß sie einander ähnlich sind wie Schuhe, und auch langweilig mitunter, besonders in Genere im vierten Akt, das wissen die Herren leider aus der Erfahrung, und ich sage nichts davon. Wer eigentlich zuerst draufgekommen ist, die Haupt- und Staatsaktionen aufs Theater zu bringen, weiß ich nicht. Es gibt Gelegenheit für den Liebhaber zu einer kritischen Abhandlung. Ob Shakespearen die Ehre der Erfindung gehört, zweifle ich. Genug er brachte diese Art auf den Grad, der noch immer der höchste geschienen hat, da so wenig Augen hinaufreichen, und also schwer zu hoffen ist, einer könne ihn übersehen oder gar übersteigen. Shakespeare, mein Freund, wenn du noch unter uns wärest, ich könnte nirgend leben als mit dir. Wie gern wollt ich die Nebenrolle eines Pylades spielen, wenn du Orest wärst, lieber als die geehrwürdigte Person eines Oberpriesters im Tempel zu Delphos. Ich will abbrechen, meine Herren, und morgen weiterschreiben, denn ich bin in einem Ton, der Ihnen vielleicht nicht so erbaulich ist, als er mir von Herzen geht. Shakespeares Theater ist ein schöner Raritätenkasten, in dem die Geschichte der Welt vor unseren Augen an dem unsichtbaren Faden der Zeit vorbeiwallt. Seine Plane sind, nach dem gemeinen Stil zu reden, keine Plane, aber seine Stücke drehen sich alle um den geheimen Punkt, den noch kein Philosoph gesehen und bestimmt hat, in dem das Eigentümliche unseres Ichs, die prätendierte Freiheit unseres Wollens, mit dem notwendigen Gang des Ganzen zusammenstößt. Unser verdorbener Geschmack aber umnebelt dergestalt unsere Augen, daß wir fast eine neue Schöpfung nötig haben, uns aus dieser Finsternis zu entwickeln. alle Franzosen und angesteckte Deutsche, sogar Wieland, haben sich bei dieser Gelegenheit, wie bei mehreren, wenig Ehre gemacht. Voltaire, der von jeher Profession machte, alle Majestäten zu lästern, hat sich auch hier als ein echter Tersit bewiesen. Wäre ich Ulysses, er sollte seinen Rücken unter meinem Zepter verzerren. Die meisten von diesen Herren stoßen auch besonders an seinen Charakteren an. Und ich rufe Natur, Natur, nichts so Natur als Shakespeares Menschen. Da habe ich sie alle überm Hals. Lasst mir Luft, dass ich reden kann. Er wetteiferte mit dem Prometheus, bildete ihm Zug vor Zug seine Menschen nach, nur in kolossalischer Größe. Darin liegt's, daß wir unsere Brüder verkennen. Und dann belebte er sie alle mit dem Hauch seines Geistes. Er redet aus allen, und man erkennt ihre Verwandtschaft. Und was will sich unser Jahrhundert unterstehen, von Natur zu urteilen? Wo sollten wir sie herkennen, die wir von Jugend auf alles geschnürt und geziert an uns fühlen und an andern sehen? Ich schäme mich oft vor Shakespearen, denn es kommt manchmal vor, dass ich beim ersten Blick denke, das hätte ich anders gemacht. Hintendrein erkenne ich, dass ich ein armer Sünder bin, dass aus Shakespearen die Natur weissagt und dass meine Menschen Seifenblasen sind, von Romanengrillen aufgetrieben. Und nun zum Schluss, ob ich gleich noch nicht angefangen habe. Das, was edle Philosophen von der Welt gesagt haben, gilt auch von Shakespearen. Das, was wir bös nennen, ist nur die andere Seite vom Guten, die so notwendig zu seiner Existenz und in das Ganze gehört, als Zona Torrida brennen und Lappland einfrieren muß, daß es einen gemäßigten Himmelsstrich gebe. Er führt uns durch die ganze Welt, aber wir verzärtelte, unerfahrene Menschen schreien bei jeder fremden Heuschrecke, die uns begegnet: »Herr, er will uns fressen!« Auf, meine Herren, trompeten Sie mir alle edle Seelen aus dem Elysium des sogenannten guten Geschmacks, wo sie schlaftrunken in langweiliger Dämmerung halb sind, halb nicht sind, Leidenschaften im Herzen und kein Mark in den Knochen haben, und weil sie nicht müde genug zu ruhen und doch zu faul sind, um tätig zu sein, ihr Schattenleben zwischen Myrten und Lorbeergebüschen verschlendern und vergähnen. Goethe. Ende von Zum Shakespeares Tag. Ausschnitt aus Fragment aus dem Leben dreier Freunde von E.T.A. Hoffmann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ausschnitt aus Fragment aus dem Leben dreier Freunde von E.T.A. Hoffmann. Am zweiten Pfingsttag war das sogenannte Webersche Zelt, ein öffentlicher Ort im Berliner Tiergarten, von Menschen allerlei Art und Gattung so überfüllt, dass Alexander nur durch unablässiges Rufen und Verfolgen vom verdrießlichen, durch die Menge hin- und her gedrängten Kellner einen kleinen Tisch abzutrotzen vermochte, den er unter die schönen Bäume hinten heraus auf den Platz am Wasser stellen ließ, und woran er mit seinen beiden Freunden, Severin und Marcel, die unterdessen nicht ohne strategische Künste Stühle erbeutet, in der gemütlichsten Stimmung von der Welt sich hinsetzte. Erst seit wenigen Tagen hatte jeder sich in Berlin eingefunden. Alexander aus einer entfernten Provinz, um die Erbschaft einer alten Tante, die unverheiratet gestorben, in Empfang zu nehmen, Marcel und Severin, um die Zivilverhältnisse wieder anzuknüpfen, die sie, den eben beendigten Feldzug mitmachend, so lange aufgegeben. Heute wollten sie sich des Wiedersehens und Wiederfindens recht erfreuen und, wie es zu geschehen pflegt, nicht der ereignisreichen Vergangenheit, nein, des nächsten Augenblicks, des eben bestehenden Tuns und Treibens im Leben wurde zuerst gedacht. »Wahrhaftig«, sprach Alexander, indem er die dampfende Kaffeekanne ergriff und den Freunden einschenkte. »Wahrhaftig, wenn ihr mich sehen solltet in der abgelegenen Wohnung der verstorbenen Tante, wie ich morgens in finsterm Schweigen pathetisch die hohen, mit düstern Tapeten behängten Zimmer durchwandle, wie dann Jungfer Anne, die Haushälterin der Seligen, ein kleines gespenstisches Wesen, hineinkeucht und hüstelt, die zinnernen Präsentierteller mit dem Frühstück in den zitternden Armen tragend, daß sie mit einem seltsam rückwärts ausgleitenden Knicks auf den Tisch stellt und dann, ohne ein Wort zu reden, seufzend und auf weiten Pantoffeln schlarrend, wie das Bettelweib von Locarno, sich wegbegibt, wie Kater und Mops mich mit ungewissen Blicken von der Seite anschielend ihr folgen, wie ich dann allein, von einem melancholischen Papagei angeschnurrt, von nickenden Pagoden dumm angelächelt, eine Tasse nach der andern einschlürfe und kaum wage das jungfräuliche Gemach, in dem sonst nur Bernstein und Mastixopfer galten, durch schnöden Tabaksqualm zu entweihen. Ja, wenn ihr mich so sehen solltet, ihr müsstet mich durchaus was Weniges für verhext, für eine Art Merlin halten. Ich kann euch sagen, dass nur die leidige Bequemlichkeit, die ihr schon so oft mir vorwarfet, daran schuld ist, dass ich gleich, ohne mich nach einer andern Wohnung umzusehen, in das öde Haus der Tante zog, dass die pedantische Gewissenhaftigkeit des Testamentsvollziehers zu einem recht unheimlichen Aufenthalt gemacht hat. So wie die wunderliche Person, die ich kaum gekannt, es verordnete, blieb alles bis zu meiner Ankunft in unverändertem Zustande. Neben dem schneeweißen Linnen und meergrüner Seide prangenden Bette steht noch das kleine Taburett, auf dem, wie sonst, das ehrbare Nachtkleid mit der stattlichen, vielbebänderten Haube liegt. Unten stehen die grandiosen, gestickten Pantoffeln, und eine silberne, hellpolierte Sirene, als Henkel irgendeines unentbehrlichen Geschirrs, funkelt unter der mit weißen und bunten Blumen bestreuten Bettdecke hervor. Im Wohnzimmer liegt die unvollendete Näherei, die die Selige kurz vor ihrem Hinscheiden unterbrach. Arns wahres Christentum aufgeschlagen daneben. Was aber für mich wenigstens das Unheimliche und Grauliche vollendet ist, dass in eben demselben Zimmer das lebensgroße Bild der Tante hängt, wie sie sich vor 35 bis 40 Jahren in vollem Brautschmuck malen ließ, und daß, wie mir die Jungfer Anne unter vielen Tränen erzählt hat, sie in eben diesem vollständigen Brautschmuck begraben worden ist. »Welch eine eigene Idee«, sprach Marcel, »die aber sehr nahe liegt«, fiel ihm Severin ins Wort, »da verstorbene Jungfrauen Christusbräute sind, und ich hoffe, dass niemand so ruchlos sein wird, diesen auch der bejahrten Jungfrau geziemenden frommen Glauben zu belächeln, wiewohl ich nicht verstehe, warum sich die Tante früher gerade als Braut malen ließ.« »So wie mir erzählt worden«, nahm Alexander das Wort, »war die Tante einmal wirklich versprochen. Ja, der Hochzeitstag war da, und sie erwartete in vollem Brautschmuck den Bräutigam, der aber ausblieb, weil er es für gut befunden hatte, mit einem Mädchen, das er früher geliebt, an demselben Tage die Stadt zu verlassen. Die Tante zog sich das sehr zu Gemüt, und ohne im mindesten verwirrten Verstandes zu sein, feierte sie von Stund an den Tag des verfehlten Ehestandes auf eigene Weise. Sie legte nämlich früh morgens den vollständigen Brautstaat an, ließ, wie es damals geschehen, in dem sorgfältig gereinigten Putzzimmer ein kleines, mit vergoldetem Schnitzwerk verziertes Nußbaumtischchen stellen, darauf Schokolade, Wein und Gebackenes für zwei Personen servieren, und harrte, indem sie seufzend und leise klagend im Zimmer auf und ab ging, bis 10 Uhr abends des Bräutigams. Dann betete sie eifrig, ließ sich entkleiden und ging still in sich gekehrt zu Bette. »Das kann nun«, sprach Marcell, »mich bis in das Innerste rühren. Wehe dem Treulosen, der der Armen diesen nie zu verwindenden Schmerz bereitete.« »Die Sache«, erwiderte Alexander, »hat eine Kehrseite. Den Mann, den du treulos schiltst, und der es bleibt, mochte er auch Gründe dazu haben, wie er wollte, warnte doch wohl zuletzt ein guter Genius, oder, wenn du willst, ein besserer Sinn wurde Meister über ihn. Er hatte nur nach der Tante schnöde Mammon getrachtet, denn er wußte, daß sie herrschsüchtig, zänkisch, geizig, kurz ein arger Quälgeist war. »Mag das sein«, sprach Severin, indem er die Pfeife auf den Tisch legte und mit übereinander geschränkten Armen sehr ernst und nachdenklich vor sich hinschaute. »Mag das sein, aber konnte denn die stille, rührende Totenfeier, die resignierte, nur ins Innere hineintönende Klage um den Treulosen anders als aus einem tiefen, zarten Gemüte kommen, dem jene irdischen Gebrechen, wie du sie der armen Tante vorwirfst, fremd sein müssen? Ach, wohl oft mag jene Verbitterung, der wir hart im Leben angegriffen, kaum zu widerstehen vermögen, wohl oft mag sie missgestaltet hervorgetreten sein, daß es auf alles, was die Alte umgab, so verstörend wirkte. Aber ein Jahr voll Plage hätte jener wiederkehrende fromme Tag für mich wenigstens gut gemacht.« »Ich gebe dir recht, Severin«, sprach Marcell, »die alte Tante, der Herr eine fröhliche Urständ geben möge, kann nicht so böse gewesen sein, wie Alexander, doch nur vom Hörensagen behauptet. Mit im Leben und durch das Leben verbitterten Personen mag ich indessen auch nicht viel zu tun haben. Und es ist besser, dass Freund Alexander sich an der Geschichte von der Hochzeitstotenfeier der Alten erbaut und die gefüllten Kisten und Kasten durchstöbert oder das reiche Inventarium beäugelt, als dass er die verlassene Braut lebendig im Brautschmuck des Geliebten harrend um ihren Schokoladentisch wandeln sieht.« Heftig setzte Alexander die Tasse Kaffee, die er an den Mund gebracht, ohne zu trinken, wieder auf den Tisch, und rief, indem er die Hände zusammenschlug, »Herr des Himmels, bleib mir weg mit solchen Gedanken und Bildern! Es ist mir wahrhaftig hier im lieben hellen Sonnenschein so zumute, als werde mitten aus jener Gruppe von jungen Mädchen dort die alte Tante im Brautschmuck recht gespenstisch hervorgucken.« »Dieses grauliche Gefühl«, sprach Severin leise lächelnd, und die kleinen blauen Wölkchen aus der Pfeife, die er wieder genommen, schnell weghauchend, »dieses grauliche Gefühl ist die gerechte Strafe deines Frevels, da du von der Seligen, die dir im Tode Gutes erzeigt, schlecht gesprochen.« »Wisst ihr wohl, Leute«, fing Alexander wiederum an, »wisst ihr wohl, dass es mir scheint, als wäre die Luft in meiner Wohnung so von dem Geist und Wesen der alten Jungfer imprägniert, dass man nur ein paar Mal 24 Stunden darin gewesen sein darf, um selbst etwas davon wegzubekommen?« Marcell und Severin schoben in dem Augenblick ihre leeren Tassen Alexander hin, der mit Geschicklichkeit und Umsicht den Zucker in gehörigem Verhältnis verteilte, ebenso mit Kaffee und Milch verfuhr und also weitersprach. »Schon, dass mir das meiner Art und Weise ganz fremde Talent des Kaffeeeinschenkens mit einem Male zugekommen, dass ich, als gelt es der Übung meines Berufs, gleich die Kanne ergriff, daß ich des geheimen Verhältnisses der Süße und der Bitterkeit mächtig bin, daß ich kein Tröpfchen vergieße. Schon das muß euch, ihr Leute, besonders geheimnisvoll vorkommen. Aber ihr werdet noch mehr erstaunen, wenn ich euch sage, daß sich bei mir ein besonderes Wohlgefallen an blankgescheuertem Zinn und Kupfer, an Linnen, an silberner Gerätschaft, an Porzellan und Gläsern, kurz an einer eingerichteten Wirtschaft, wie sie im Nachlass der Tante vorhanden, eingefunden hat. Ich schaue das alles mit einer gewissen Behaglichkeit an, und mir ist es plötzlich so, als sei es hübsch, mehr zu besitzen als ein Bett, einen Tisch, einen Schemel, einen Leuchter und ein Tintenfass. Mein Herr Testamentsvollzieher lächelt und meint, ich dürfe nun nachgerade heiraten, ohne mich um etwas anders zu kümmern als um die Braut und um den Prediger. Im Herzen meint er denn nun wohl weiter, daß die Braut nicht weit zu suchen sein dürfte. Er hat nämlich selbst ein Töchterlein, ein ganz kleines, putziges Ding mit großen Augen, die noch kindlich und kindisch tut, wie Gurli mit naiven Redensarten um sich wirft und herumhüpft wie eine Bachstelze. Das mag nun vor 16 Jahren ihr Vermöge der kleinen Elfenfigur recht gut gestanden haben. Aber jetzt im 32. Jahre wird einem ganz bange und unheimlich dabei. »Ach«, rief Severin, »und doch ist diese verderbliche eigene Mystifikation so natürlich. Wo ist der Punkt zu finden, in dem ein Mädchen, das sich durch irgendeine Eigentümlichkeit im Leben festgestellt hat, plötzlich sich selbst sagen soll, ich bin nicht mehr das, was ich war. Die Farben, in die ich mich sonst putze, sind frisch und jugendlich geblieben, aber mein Antlitz ist verbleicht. Darum, man dulde, man ertrage. Mir flößt ein solches, doch nur in harmloser Verwirrung befangenes Mädchen, Gefühle der tiefsten Wehmut ein, und schon deshalb könnte ich mich tröstend ihr anschmiegen.« »Du merkst, Alexander«, sprach Marcell, »dass Freund Severin heute in seiner duldsamen Stimmung ist. Erst hat er sich der alten Tante angenommen, jetzt flößt ihm deines Testamentsvollziehers, es ist ja doch wohl der Kriegsrat Falter, ja, jetzt flößt ihm Falters 32-jähriges Alräunchen, die ich recht gut kenne, wehmütige Gefühle ein, und er wird dir gleich raten, sie zur Frau zu nehmen, um sie nur der unheimlichen Naivität zu entreißen, denn der wird sie, wenigstens hinsichtlich deiner, gleich nach dem Jawort entsagen. Aber tue es nicht, denn die Erfahrung lehrt, dass kleine naive Personen der Art bisweilen, oder vielmehr gar oft, etwas ketzlicher Natur sind, und aus den Samtpfötchen, womit sie dich vor dem Priestersegen streicheln, bald nachher mit schicklicher Gelegenheit gar nicht unebene Krallen hervorspringen lassen. »Herr des Himmels«, unterbrach Alexander den Freund, »Herr des Himmels, welch Geschwätz! Weder Falters naives 32-jähriges Alräunchen noch sonst ein Gegenstand, sei er 10-mal so hübsch und jung und reizend als sie, kann mich verlocken, die goldenen Jahre jugendlicher Freiheit, die ich nun erst, da mir Geld und Gut zugefallen, recht nutzen will, mir selbst mutwillig zu verderben. In der Tat, die alte bräutliche Tante wirkt so spukhaft auf mich ein, daß ich unwillkürlich mit dem Worte Braut ein unheimliches, grauliches, freudestörendes Wesen verbinde.« »Ich bedaure dich«, sprach Marcell. »Was mich betrifft, so fühle ich, denke ich mir, ein bräutlich geschmücktes Mädchen, süße, heimliche Schauer mich durchbeben, und sehe ich solch ein Wesen dann wirklich, so ist es mir, als müsse mein Geist sie mit einer höheren Liebe, die nichts gemein hat mit dem Irdischen, umfassen.« »Oh, ich weiß es schon«, erwiderte Alexander, »du verliebst dich in der Regel in alle Bräute, und oft steht in dem Sanctuario, das du phantastischerweise in deinem Innern angelegt, wohl auch schon die Geliebte eines andern.« »Er liebt mit den Liebenden«, sprach Severin, »und darum liebe ich ihn so herzlich.« »Ich werde ihm«, rief Alexander lachend, »die alte Tante über den Hals schicken und mich so von einem Spuk befreien, der mir lästig ist.« Ihr schaut mich mit fragenden Blicken an. »Nun, ja doch, die alte Jungfer Natur lässt sich in mir auch durchaus spüren, dass ich an einer ganz unerträglichen Gespensterfurcht leide und mich gebärde wie ein kleiner Bub, den die Wartfrau mit irgendeinem Mummel ängstigt. Es passiert mir nämlich nichts Geringeres, als dass ich oft am hellen Tage, vorzüglich in der Mittagsstunde, wenn ich in die großen Kisten und Kasten schaue, dicht neben mir der alten Tante spitze Nase erblicke und ihre langen, dürren Finger, wie sie hineinfahren in die Wäsche, in die Kleider und darin wühlen. Nehme ich wohlgefällig ein Kesselchen herab oder eine Kasserolle, so schütteln sich die übrigen, und ich denke, nun wird die gespenstische Hand mir gleich ein anderes Kesselchen oder Kasserollchen präsentieren. Da werfe ich alles beiseite und renne, ohne mich umzuschauen, nach dem Zimmer zurück und singe oder pfeife durchs geöffnete Fenster auf die Straße hinaus, worüber sich Jungfer Anne sichtlich ärgert. Dass nun aber die Tante in der Tat jede Nacht punkt 12 Uhr umherwandelt, steht fest. Marcell lachte laut auf. Severin blieb ernst und rief, »Erzähle nur! Am Ende läuft's auf eine Abgeschmacktheit hinaus, denn wie solltest du bei deiner entsetzlichen Aufklärung zum Geisterseher werden?« »Nun, Severin«, fuhr Alexander fort, »und du, Marcell, ihr wisst beide, dass niemand sich mehr gesträubt hat gegen allen Gespensterglauben als ich. Niemals in meinem Leben bis jetzt ist mir das mindeste Außerordentliche begegnet, und selbst die sonderbare, Sinn und Geist in körperlichem Schmerz lähmende Angst, die die Nähe des fremden geistigen Prinzips aus einer andern Welt verursachen soll, blieb mir fremd. Hört aber nur, was mir geschah in der ersten Nacht, als ich eingetroffen.« »Erzähle leise«, sprach Marcell, »denn mich dünkt, hier unsere Nachbarschaft müht sich mitzuhören und zu verstehen.« »Das soll sie«, erwiderte Alexander, »um so weniger, als ich eigentlich auch euch meine Gespenstergeschichte verschweigen wollte. Doch ich will sie nun einmal erzählen. Also, Jungfer Anne empfing mich, ganz in Schmerz und Trauer aufgelöst. Den silbernen Armleuchter in der zitternden Hand ächzte und keuchte sie vor mir her durch die öden Zimmer bis ins Schlafgemach. Hier mußte der Postknecht meinen Koffer absetzen. Der Kerl, indem er das reichliche Trinkgeld mit einem »Schön Dank« sehr weitläufig den weiten Rock zurückschlagend in die Hosentasche hineinschob, sah sich mit lachendem Gesicht im Zimmer um, bis sein Blick auf das hoch aufgetürmte Bett mit den meergrünen Gardinen fiel, von dem ich schon vorhin sprach. »Tausend, tausend«, rief er nun, »da wird der Herr schön ruhen, besser wie im Postwagen, und da liegt ja auch schon Schlafrock und Mützchen.« Der Ruchlose meinte der Tante ehrbares Nachtkleid. Jungfer Anne ließ, wie zusammensinkend, beinahe den silbernen Leuchter fallen. Ich ergriff ihn schnell und leuchtete dem Postknecht hinaus, der sich mit einem schelmischen Blick auf die Alte entfernte. Als ich zurückkam, zitterte und bebte Jungfer Anne. Sie glaubte, nun würde das Entsetzliche geschehen, nämlich ich würde sie fortschicken und ohne Umstände das jungfräuliche Bett einnehmen. Sie lebte auf, als ich höflich und bescheiden erklärte, dass ich nicht gewohnt sei, in solchen weichen Betten zu schlafen, und dass sie mir, so gut es ginge, ein schlichtes Lager im Wohnzimmer bereiten möge. Das Entsetzliche unterblieb auf diese Weise, doch das Unerhörte geschah, nämlich Jungfer Annas gramverschrumpftes Gesicht heiterte sich auf, wie seitdem nicht mehr, zum holdseligen Lächeln. Sie tauchte herab zur Erde mit ihren langen, knochendürren Armen, fingerte geschickt die niedergetretenen Hinterteile der Pantoffeln herauf an die spitzen Fußhacken und trippelte mit einem leisen, halb furchtsamen, halb freudigen »Sehr wohl, mein geehrter junger Herr«, zur Tür hinaus. »Da ich gedenke, einen langen Schlaf zu tun, bitte ich um Kaffee erst zur 9. Stunde.« So beinahe mit Wallensteins Worten entließ ich die Alte. Todmüde, wie ich war, glaubte ich vom Schlaf gleich überwältigt zu werden, doch ihm widerstanden die mannigfaltigen Ideen und Gedanken, die sich in mir zu kreuzen begannen. Erst jetzt trat mich der schnelle Wechsel meiner Lage recht lebendig an. Erst jetzt, das neue Besitztum wirklich besitzend und in ihm verweilend, wurde mir klar, daß aus drückender Bedürftigkeit herausgerissen das Leben sich mir in wohltuender Behaglichkeit erschließe. Des Nachtwächters widrige Pfeife quäkte, 11, 12, ich war so munter, daß ich das Picken meiner Taschenuhr, daß ich das leise Zirpen eines Heimchens vernahm, das sich irgendwo eingenistet haben mußte. Aber mit dem letzten Schlag 12, einer aus der Ferne dumpf tönenden Turmuhr, fing es an, in dem Zimmer mit leisen, abgemessenen Schritten auf und ab zu wandeln, und bei jedem Tritt ließ sich ein ängstliches Seufzen und Stöhnen hören, das steigend und steigend den herzzerschneidenden Lauten einer von der Todesnot bedrängten Wesens zu gleichen begann. Dabei schnüffelte und kratzte es an der Tür des Nebenzimmers, und ein Hund winselte und jammerte wie in menschlichen Tönen. Ich hatte den alten Mops, der Tante Liebling, schon abends vorher bemerkt. Seine Klage vernahm ich jetzt unstreitig. Ich fuhr auf von meinem Lager. Ich blickte mit offenen, starren Augen in das vom Nachtschimmer matt erleuchtete Gemach hinein. Alles, was darin stand, sah ich deutlich, nur keine auf- und abwallende Gestalt. Und doch vernahm ich die Tritte, und doch seufzte und stöhnte es wie zuvor, dicht vor meinem Lager vorbei. Da ergriff mich plötzlich eine Art von Geisternähe, die ich nie gekannt. Ich fühlte, wie kalter Schweiß auf der Stirn tropfte und wie, in seinem Eise gefroren, mein Haar sich emporspießte. Nicht vermögend, ein Glied zu rühren, den Mund zum Schrei des Entsetzens zu öffnen, strömte das Blut rascher in den hüpfenden Pulsen und erhielt den innern Sinn wach, der nur nicht über die äußern, wie im Todeskrampf erstarrten Organe zu gebieten vermochte. Plötzlich schwiegen die Tritte, sowie das Stöhnen. Dagegen hüstelte es dumpf, die Türe eines Schrankes knarrte auf, es klapperte wie mit silbernen Löffeln. Dann war es, als würde eine Flasche geöffnet und in den Schrank gestellt, wie wenn jemand etwas verschluckt. Ein seltsames, widriges Räuspern, ein langgedehnter Seufzer. In dem Augenblick wankte eine lange, weiße Gestalt aus der Wand hervor. Ich ging unter in dem Eisstrom des tiefsten Entsetzens. Mir schwanden die Sinne. Ich erwachte mit dem Ruck des aus der Höhe Stürzenden. Diese ungewöhnliche Traumerscheinung kennt ihr alle, aber das eigene Gefühl, das mich nun erfasste, vermag ich kaum euch zu beschreiben. Ich musste mich erst darauf besinnen, wo ich mich befand. Dann war es mir, als sei etwas Entsetzliches mit mir vorgegangen, dessen Erinnerung ein langer, tiefer Todesschlaf weggelöscht hätte. Endlich kam mir alles nach und nach in den Sinn. Indessen hielt ich es für einen spukhaften Traum, der mich geneckt. Als ich nun aufstand, fiel mir zuerst das Bild der bräutlich geschmückten Jungfrau, ein lebensgroßes Kniestück ins Auge, und kalter Schauer fröstelte mir den Rücken herab, denn es war mir, als sei diese Gestalt mit lebhaften, erkennbaren Zügen in der Nacht auf- und abgeschritten. Doch der Umstand, dass sich in dem ganzen Zimmer kein einziger Schrank befand, bestätigte es mir aufs Neue, dass ich nur geträumt habe. Jungfer Anna brachte den Kaffee. sie blickte mir länger und länger ins Gesicht und sprach dann: »Ei, du lieber Gott, wie sehen Sie doch so krank und blass aus? Es ist Ihnen doch nichts passiert?« Weit entfernt der Alten, nur das Mindeste von meinem Spuk merken zu lassen, gab ich vor, daß ein heftiges Brustdrücken mich nicht habe schlafen lassen. »Ei«, lispelte die Alte, »das ist der Magen, das ist der Magen. Ei, ei, dafür wissen wir Rat.« Und damit scharrte die Alte auf die Wand zu, öffnete eine von mir nicht bemerkte Tapetentür, und ich sah einen Schrank, in welchem sich Gläser, kleine Flaschen und ein paar silberne Löffel befanden. Nun nahm die Alte klappernd und klirrend einen Löffel herab, dann öffnete sie eine Flasche, tröpfelte etwas von dem darin enthaltenen Saft in den Löffel, setzte sie wieder in den Schrank und wankte auf mich zu. Ich schrie auf vor Entsetzen, denn der vorigen Nacht spukhafte Erscheinung trat ins Leben. »Nun, nun«, schnarrte die Alte mit seltsam schmunzelndem Gesicht, »nun, nun, lieber junger Herr, es ist ja nur eine tüchtige Medizin. Die selige Mamsell litt auch am Magen und nahm dergleichen öfters.« Ich ermannte mich und schluckte das kräftig brennende Magenelixier hinunter. Mein Blick war starr auf das Bild der Braut gerichtet, das gerade über dem Wandschrank hing. »Wen stellt das Bild dort vor?« fragte ich die Alte. »Ei, du mein lieber Gott, das ist ja die selige Mamsell Tante«, erwiderte die Alte, indem ihr die Tränen aus den Augen stürzten. Der Mops fing an zu winseln wie in der Nacht, und mit Mühe das innere Erbeben beherrschend, mit Mühe Fassung erringend, sprach ich: »Jungfer Anna, ich glaube, die selige Tante war in voriger Nacht um 12 Uhr an dem Wandschrank dort und nahm Tropfen.« Die Alte schien gar nicht verwundert, sondern sprach leise, indem eine seltsame Totenbleiche den letzten Lebensfunken aus dem verschrumpften Gesicht weglöschte: »Haben wir denn heute wieder Kreuzerfindungstag? Der 3. Mai ist ja längst vorüber.« Es war mir nicht möglich, weiter zu fragen. Die Alte entfernte sich. Ich zog mich schnell an, ließ das Frühstück ungerührt stehen und rannte hinaus in das Freie, um nur den grauenhaften, träumerischen Zustand, der sich meiner aufs Neue bemächtigen wollte, loszuwerden. Ohne dass ich es befohlen, hatte die Alte am Abend mein Bett in ein freundliches Kabinett nach der Straße herausgetragen. Ich habe kein Wort weiter über den Spuk mit der Alten gesprochen, doch noch viel weniger dem Kriegsrat etwas davon erzählt. Tut mir den Gefallen und schweigt auch darüber, sonst gäb es nur ein ärgerliches Geschwätz, ein Erkundigen und Fragen ohne End und Ziel und wohl gar lästige Nachforschungen geisterkundiger Dilettanten. Selbst in meinem Kabinett glaub ich jede Nacht punkt 12 Uhr die Tritte und das Stöhnen zu hören, doch will ich noch einige Tage dem Grauen widerstehen und dann zusehen, wie ich ohne viel Rumor das Haus verlassen und eine andere Wohnung finden kann. Ende von Ausschnitt aus Fragment aus dem Leben dreier Freunde von E.T.A. Hoffmann, gelesen von Hokus Pokus. Kindliche Fragen von Erich Mühsam. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rainer. Kindliche Fragen von Erich Mühsam. Scharen von Männern, denen die Felle verwegen um die Schultern lagen, schritten vorbei. Immer mehr, in endlosem Zuge. Und die Keulen hingen ihnen schwer in den Händen. »Wohin gehen die Männer?« fragte das Kind, aufgestützt auf die Knie der Urahne, die mit zitternden Fingern mürbes Laubwerk ins Feuer des Erdherdes streute. Der Vater schnitt mit einem scharfen Stein ein Stück Baumrinde zur Sandale und maß die Breite an seiner Fußsohle ab. Er antwortete: »In den Krieg.« Das Kind schaute zum Vater hinüber. »Was machen Sie da?« Der Vater lachte. »Sie schlagen die Feinde mit ihren Keulen tot.« »Was haben Ihnen die Feinde getan?« »Sie wollen sie totschlagen.« »Die bösen Feinde! Warum wollen sie unsere Männer totschlagen?« »Weil die ihnen ihr Land wegnehmen wollen.« »Warum wollen unsere Männer den Feinden das Land wegnehmen? Haben sie denn selber keins?« »Doch, aber je mehr Land einer hat, desto reicher ist er.« »Ist es gut, reich zu sein?« fragte das Kind weiter. »Das will ich meinen.« »Bist du reich, Vater?« »Nein, mein Kind, ich bin arm, aber für unser kleines Haus reicht es.« »Wenn es doch für uns reicht, warum ist es dann gut, reich zu sein?« »Wären wir reich, dann könnte ich Leibeigene für mich arbeiten lassen.« »Was ist das, Leibeigene?« »Das sind Menschen, die alles tun müssen, was ihr Herr ihnen aufträgt.« »Warum gehst du nicht mit in den Krieg und schlägst die Feinde tot? Dann nimmst du ihnen ihr Land weg und bist reich und schenkst mir Leibeigene, dass ich nicht zu arbeiten brauche, wenn ich groß bin.« »Du sollst aber arbeiten, wenn du groß bist. Faulheit ist ein Laster.« »Aber dann brauche ich doch keine Leibeigenen, wenn ich selbst arbeiten soll. Dann ist es doch nicht gut, reich zu sein.« »Kleiner Narr, der Reiche hat so viel Land, dass es nicht allein bebauen kann. Deshalb braucht er Leibeigene.« »Wenn er doch genügend Land hat für sich und seine Kinder, warum muss er denn noch so viel dazu haben, dass er es nicht mehr allein bebauen kann?« »Der Racker fragt mich tot«, rief der Vater. »Gib du ihm Antwort, Ahnfrau.« Die Alte strich dem Kinde durch die Locken. Halb zu sich selbst sprach sie. »Mancher Weise hat schon ebenso gefragt und keine Antwort bekommen.« Das Kind schwieg eine Weile und dachte nach. Dann wandte es sich hartnäckig an die Alte. »Warum schlägt Vater nicht auch die Feinde tot und nimmt ihnen ihr Land weg?« »Er bekäme das Land ja gar nicht.« »Wer kriegt es denn?« »Der Herzog, der die Männer in den Krieg schickt.« »Wer ist das, der Herzog?« »Das ist der Anführer der Männer«, erwiderte jetzt wieder der Vater, »ihr Herr, dem sie dienen.« »Also sind alle die Kriegsmänner Leibeigene des Herzogs?« »Oh nein, es sind freie Männer, aber sie lieben ihren Herzog.« »Und deshalb schlagen sie die Feinde tot, bloß damit der Herzog mehr Land bekommt?« »Gewiß, und sie lassen sich auch töten für ihren Herrn.« »Welcher Mann wird denn immer der Herzog?« »Der Reichste natürlich.« »Dann lieben die Männer den, der am reichsten ist, immer am meisten?« »Nein, sie lieben nicht den Reichsten, sondern den Herzog.« »Aber du hast eben gesagt, der Herzog ist es deshalb, weil er der Reichste ist. Und weil sie ihn lieben, nehmen sie den Feinden das Land weg und geben es ihm. Da wird er ja immer noch reicher.« Der Vater bastelte schweigend an seiner Sandale. Die Urgroßmutter nickte, die Lippen bewegend vor sich hin. Das Kind hing weiter seinen Gedanken nach. Nach einer Pause fragte es von Neuem. »Wo nimmt denn der Herzog alle die Leibeigenen her, dass sie ihm das viele Land bebauen können?« Der Vater wies auf die Männer, die immer noch schweren Schrittes vorbeizogen. »Sieh doch, wie viele Kriegsmänner es gibt.« »Aber du sagtest doch, das sind keine Leibeigenen.« »Gewiß nicht. Aber sie arbeiten für den Herzog, sie zahlen ihm Abgaben und dann dürfen sie sein Land bebauen.« Das Kind steckte den Finger in den Mund und starrte die bewaffneten Männer so eindringlich an, dass mancher von ihnen lachen musste. Dann wandte es sich zur Ahne und sagte ernsthaft, »Du, Ahnfrau, die Kriegsmänner sind aber dumm.« Der Heereszug war vorübergegangen. In der Ferne war noch der Staub zu sehen, der den letzten nachwehte. Das Kind sah dem Vater bei der Arbeit zu. Plötzlich fragte es, »Vater, hat es denn schon immer Kriege gegeben?« »Immer«, sagte der Vater. »Und immer bloß, weil die Männer, die einen Herzog liebten, den Männern das Land wegnehmen wollten, die einen anderen Herzog liebten?« »Ich kann's mir nicht anders denken.« »Wird denn niemals eine Zeit kommen, wo immer Friede sein wird?« Der Vater zog das Kind an sich. Lächelnd sprach er. »Wenn einmal die Wagen ohne Pferde fahren und die Menschen in der Luft herumfliegen, dann wird's keine Kriege mehr geben.« Die Alte wandte sich eifriger dem Herdfeuer zu. Sie schüttelte ihren Kopf und stocherte mit einem Scheit in der Glut. Ihre Lippen bewegten sich. »Dann erst recht«, flüsterte sie. »Dann erst recht.« Das Kind gab noch nicht nach. »Sag doch, lieber Vater, es ist doch nicht gut, dass die Männer sich alleweil gegenseitig totschlagen. Wird das wirklich nie aufhören?« »Vielleicht doch einmal. erwiderte der Vater zweifelnd. Vielleicht kommt einmal ein großer, starker Herzog, der alle anderen Herzöge besiegt und sich zum Herrn über alles Land macht. Dann wird niemand mehr da sein, der Krieg gegen ihn beginnt, und wenn er mächtig und klug genug ist, werden die Menschen in Frieden leben. Und wenn der große Herzog stirbt? Beharrte das Kind. Und wenn dann der neue Herzog nicht mehr so mächtig und klug ist, wird es dann wieder Krieg geben? Wahrscheinlich wohl. Nun lass mich aber zufrieden, Kind. Willst du noch mehr wissen, dann frage die Urgroßmutter. Da fragte das Kind die Urgroßmutter, ob einmal ein Herzog kommen werde, der den Menschen den Frieden bringen könne. Nein, sagte die Alte, den Herzog wird es niemals geben. Also wird immer Krieg sein? Nein, mein Herz, es wird einmal ein letzter Krieg sein, den werden die Menschen aber keinen Krieg mehr nennen. Der wird anders sein als alle Kriege. Da werden die Männer nicht mehr für die Herzöge um Land kämpfen, sondern für sich selbst um das Land, das den Herzögen gehört. Und die Keulen werden sie nicht mehr gegeneinander schwingen und einander nicht mehr Feinde nennen. Sie werden sehen, dass sie Brüder sind, die Männer des einen und die Männer des anderen Landes. Wenn sie das erkannt haben, dann werden sie auch nicht mehr wünschen, reich zu werden und Leibeigene zu haben. Sie werden begreifen, dass es gut ist zu arbeiten, wenn man für sich selbst arbeitet und nicht für einen Herzog. Und wenn erst alle für sich selber arbeiten, dann wird es auch keine Leibeigenen mehr geben. Aber was werden die Herren dann tun, wenn keiner mehr für sie arbeitet? Sie werden selbst arbeiten, wie alle anderen, und werden also keine Herren mehr sein. »Ja, Ahnfrau, das muss schön sein, wenn alle gleich sind und alle zufrieden. Wenn ich groß bin, will ich allen Männern sagen, dass sie nicht mehr für die Herzöge arbeiten und sich auch nicht für sie gegenseitig totschlagen sollen.« »Präge dir ein Wort ein, mein Liebling. Wenn du das Wort tief im Herzen trägst und es ganz erfasst hast, dann sollst du es weitergeben an die anderen Menschen. Vielleicht wird in vielen, vielen hundert Jahren dieses Wort einmal in allen Menschenherzen Wurzel fassen.« Wenn es dahin kommt, dann wird die Welt keine Kriege mehr kennen. Keiner wird einen anderen töten, um für einen dritten Land zu erobern. Die Menschen werden arbeiten, jeder für sich und jeder für alle anderen. Und alle werden glücklich sein. Wie heißt das Wort, Ahnfrau? Ich will es lernen und mir fürs ganze Leben merken. Höre zu, Kind, fange das Wort auf und fülle dein ganzes Herz damit an. Und dann gib es weiter an die Menschen. Das Wort heißt Freiheit. Ende von Kindliche Fragen. Das lebendige Mastodon von Paul Scherbart. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das lebendige Mastodon. Eine sehr merkwürdige Geschichte. Am 12. November 1910 war der alte Baron Münchhausen in Irkutsk und sandte mir plötzlich folgendes Telegramm: Hier soeben die kolossalste Entdeckung gemacht. Seit vielen, vielen Jahrtausenden befinden sich Luftballons in der Erdluft. Und das sind natürliche Luftballons aus der Eiszeit. Fallen Sie nicht vom Stuhl. Wir haben 3 Stück gefangen. 2 sind ganz leer. Aber im dritten befindet sich, es ist wirklich wahr, ein kleines Mastodon. 3 Meter lang ist das kleine Tier. Nicht viel größer als ein Elefant. Und das Drolligste ist, das Tierchen lebt. Das erste lebendige Mastodon auf unserer Erde im 20. Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung. Wenn das kleine Tier nicht alles auf den Kopf stellt, so weiß ich tatsächlich nicht, was noch mehr passieren soll. Teilen Sie dieses Novum gleich allen Zeitungen mit und auch der Allgemeinen Gesellschaft für Luftozeanographie. Berufen Sie sich nur auf die Glaubwürdigkeit meines anerkannten Namens. Heute ist eben alles möglich. Ich bin Ihr alter Baron Münchhausen. Das Telegramm kostete sehr viel Geld. Der Postbote lächelte. Und ich lächelte auch. Was war nun zu tun? Ich sandte einen Waschzettel an alle Zeitungen Europas und begab mich ins Büro der Allgemeinen Gesellschaft für Luftozeanographie. Dort wollte man dem Baron sofort den Ehrendoktortitel verleihen. Ich aber riet ab. Ich sagte, wir müssten doch erst das Weitere erfahren. Denn, so bestimmt auch alles gehalten war, es war doch nicht unmöglich, dass sich der bekannte, nun schon 185 Jahre alte Baron mal einen kleinen Scherz leistete, denn die Sache erschien uns doch allen wie ein Märchen. Wo kam denn das Mastodon her? Und im Luftballon drinnen sollte es sich Jahrtausende hindurch lebend erhalten haben, ohne Nahrung? Wir telegrafierten demnach an den alten Baron gleich das Nachstehende. Beim besten Willen nicht so ohne weiteres zu glauben. Wovon lebte das Mastodon? Und wie sieht denn der Naturballon aus? Bitte umgehend Nachricht. Wir rüsten sofort Expedition aus, wenn sich das Unglaubliche bewahrheiten sollte. Die Direktion der A.G. für L. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Sie lautete: Wovon das Mastodon so lange Zeit gelebt hat? Ja, das möchten wir auch gern wissen. Die verdünnte Luft, in der das Mastodon lebte, ist sofort bei der Öffnung entwichen. Das Mastodon lebt und hat eine Badewanne mit frischen Lachsen, einen 2 Meter langen Spickaal und 200 Bratwürste bereits aufgefressen. Jetzt sieht sich das kleine Tier lebhaft und freundlich mit den Augen blinzelnd nach mehr um, und unser Vorrat muss erneuert werden. Die Stoßzähne sind über 1 Meter lang, sonst ist das Tierchen ganz friedlich, Haut dunkelbraun und gar nicht faltig wie bei einem Elefanten. Die Ohren verändern ihre Farbe, sind zumeist dunkelviolett, sehen aber auch zuweilen orangefarbig aus. Wir fahren heute noch mit dem Tier nach südlicher gelegenen Gegenden, werden von dort aus gleich Näheres berichten. Wir fürchten nur, dass das Tier sehr rasch wachsen wird, und dann dürfte doch die Ernährung eines derartigen vorsintflutlichen Monstrums mit Schwierigkeiten verknüpft sein. Hochachtungsvoll, Münchhausen. Da lachten wir alle herzlich. Aber die Geschichte für einfach aus der Luft gegriffen zu halten, dazu hatten wir doch nicht den Mut. Der Name Münchhausen flößte uns doch allen zu großen Respekt ein. Lebhaft bedauerte ich, dass wir über die Form des Luftballons, besonders über die Beschaffenheit der Ballonhülle, Näheres nicht erfahren konnten. Auch hätte uns eine Bemerkung über die Art des Ergreifens dieses fabelhaften uralten Ballons sehr erfreut. Nun mussten wir uns in Geduld fassen, und das ist bekanntlich nicht eine Kleinigkeit. 2 Tage und 2 Nächte vergingen, ohne dass wir eine weitere Nachricht erhielten. Ich rannte jede 2. Stunde zur A.G. für L. Und alles war vergeblich. Da, endlich, der ersehnte Telegrafenbote. Er wurde beinahe zerrissen vor Ungeduld, und das Telegramm lief Gefahr, ebenfalls zerrissen zu werden. Doch es ging schließlich noch alles gut ab. Münchhausen telegrafierte: Die Wachstumsmöglichkeiten sind in den letzten 2 Tagen ganz rapide gestiegen. Jetzt ist das Tierchen schon 4 Meter lang. Aber was das alles zu sich genommen hat. Wir sind hier mitten in China. Viel Volk ist immerzu hier und macht das Tier unruhig. Wenn das Tier nicht immerzu hier fressen würde, wäre es wohl gefährlich. Verschiedene Tierärzte sind hier zur Stelle. Man wechselt in der Nahrung ab, aber wenn das so weitergeht, so ist das Tier in Jahresfrist so groß, dass es nicht mehr Platz auf dieser Erde hätte. Ich bitte, Expedition auszurüsten, mir schwant ein schauervolles. Münchhausen. Jetzt hatten wir die neue Adresse und wir telegrafierten umgehend an den Baron dieses. Bitten um Angabe, woraus der Luftballonstoff bestand und wie groß dieser war. Ferner bitten wir um Nachricht, ob nicht noch eine Spur des Gases zu entdecken ist, das den Ballon oben hielt. Ferner bitten wir um Aufklärung, in welcher Höhe die 3 Eiszeitballons entdeckt wurden. Und sodann um Angabe, wie das Herunterbringen der 3 Ballons zur Erdoberfläche bewerkstelligt wurde. Expedition geht heute ab. Die Direktion der A.G. für L. Dieses Telegramm wurde nicht beantwortet. Unsere Depeschen begannen sich zu kreuzen. Münchhausen drahtete danach: Das Unglück wird immer größer. Das kleine Tier ist jetzt schon 5 Meter lang. Die Russen, die hier sind, haben beschlossen, das Tier zu töten. Ich widersetzte mich dem barbarischen Vorgehen mit allen Kräften, aber ich fürchte, die werden nicht stark genug sein. Bitten Sie umgehend die Kaiser und Könige von ganz Europa, hier ein Machtwort zu sprechen. Wir müssen doch sehen, was aus der ganzen Geschichte wird. So was passiert doch nicht alle Tage. Wir werden nicht so bald ein neues, lebendiges Mastodon entdecken. Bitten Sie die Direktoren der zoologischen Gärten um Unterstützung. Lassen Sie Millionen aufbringen. Ich opfere mein ganzes Vermögen und meinen ganzen Kredit. Diese Russen sind ein zu barbarisches Volk. Sie verdienen die Prügel, die sie sonst bekommen, durchaus. Das sind ja alles die reinen Henkersknechte. Bieten Sie auf, was Sie können. Hier ist jede Minute Milliarden wert. Schon ist das Tier 5,5 Meter lang. Die Russen werden immer rabiater, sie laden schon die Gewehre. Ich flehe Sie an, sofort dem Kaiser von Russland zu telegrafieren. Ich bin außer mir. Ihr alter Münchhausen. Dieses Telegramm versetzte uns natürlich in eine ungeheure Aufregung. Und in Kürze schickten wir so viele Telegramme ab, dass unsere gesamten Ausgaben für Depeschen in den letzten 3 Tagen insgesamt 35.000 Mark betrugen. Nun kam auch Antwort auf unsere Depesche von dem alten Baron. Sie lautete: Die Ballons wurden oben in der Luft ungefähr 7.000 Meter über Meeresspiegel gefangen. Runterbringen war unmöglich, da sie uns plötzlich höher zogen. Wir also schnell entschlossen schnitten alle 3 Ballons auf. Im 3. fanden wir das vergnügte Mastodon, das jetzt den Tod vor Augen sieht. Ich habe den Russen allen Whisky gegeben, den ich auftreiben konnte. Aber die Kerls können ja so schrecklich viel vertragen. Die 3 Ballons waren übrigens durch Schlinggewächse aneinander gekettet. Durch eine Unvorsichtigkeit des ersten Steuermanns ging die ganze Ballonhülle leider über Bord. Nur das kleine Mastodon blieb bei uns und verursachte, dass wir mit unheimlicher Geschwindigkeit hinuntersanken und bei ihr kurz landeten. Tun Sie bloß, was in Ihren Kräften steht. Die Russen trinken wie die Tollen. Aber sie werden dabei immer blutgieriger. Wenn ich das Mastodon nur fortschaffen könnte. Ich kann mich doch mit diesen Kerls nicht schießen. Außerdem würde hier die Gewalt alles vernichten. Helfen Sie Ihrem alten Baron Münchhausen. Nun wussten wir alles. Gleichzeitig ahnten wir aber auch, wie alles enden würde. Der Baron ist ein starker Mann. Aber wie soll er gegen berauschte Russen aufkommen? Außerdem, eine Gefahr steckt in dem Weiterfüttern des vorsintflutlichen Tieres doch. Allerdings, 100 Meter könnte es schon lang werden. Aber kann's nicht noch bedeutend länger werden? Das ist hier die Frage. Diese Frage wurde durch das nächste und letzte Telegramm leider, leider endgültig beantwortet. Münchhausen drahtete: Kleines Tier, 7 Meter lang geworden und dann infolge von zu vielen Kohlrüben plötzlich am Herzschlage verendet. Die Russen sind sehr vergnügt. Die meisten schlafen schon. Ich sorge dafür, dass das Mastodon dem Berliner Naturhistorischen Museum überwiesen wird. Es muss in Spiritus eingesetzt werden. Armes kleines Tier. Der alte Münchhausen. Das ist in aller Kürze die Geschichte, die alle Welt aufgeregt hat, wohl die merkwürdigste Luftgeschichte. Ende von Das lebendige Mastodon.